So, ihr Lieben, wir gucken mal, was von unserem theoretischen Führerscheinwissen noch hängen geblieben ist. Entschuldigung, kannst du das auch singen? Tja, und wenn ihr wissen wollt, ob die Hausaufgaben alle erledigt wurden, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meißen Berlin Podcast. Irgendwas ist noch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist für euch der Mann, ja, der am Wochenende ganz viele neue Leseideen mitgebracht hat. Da wird er uns gleich von berichten. Hallo René. Ja, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 161. Folge an diesem wunderschönen 1. April 2027. April. Ah, geht da schon gut los. Gut platziert. Ja. Und natürlich ist er auch dabei, der die Witze hier bewertet. Marc, was war das jetzt? Eine 1 oder eine 10? Ich glaube, da möchte ich mich lieber raushalten, weil mein Motto ist heute liken, teilen, abonnieren. Ui. Die Glocke drücken. Es ist Zeit, dass wir euch da draußen darauf hinweisen, dass auch wir ein Podcast sind, den man sowohl liken als auch teilen. Und jetzt neu, auch abonnieren. Das ist ja ganz was Neues. Wow. Wow, geil. Probiert's einfach mal aus. Wir würden uns freuen. Wir möchten dieses außergewöhnliche Erlebnis mit euch teilen. Ihr könnt uns auch gern eure Erfahrungsberichte diesbezüglich mitteilen. Ja. Wie erfahrt ihr nachher, wie man mit euch uns Kontakt aufnehmen kann? Und René kann es kaum erwarten, dass ich die magischen Worte sage. Leute, wir haben wieder so viel Sendung und ich begrüße euch trotzdem noch zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer und damit zurück zu Renés Frage. War es eine 1, war es eine 10? Ja, wie viel hat denn zur 10 gefehlt? Ich habe gar nicht zugehört. Ich habe mich überhaupt nicht dazu äußert. Gut, alle Formalitäten erledigt. Genau. Ich gebe Check. Das Wort an Stefan. An mich? Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir sind heute mal wieder in meinem Büro und das ist die Premiere für Marc. Stimmt. Hier am Hackischen Markt. Nein, ich war schon mal in einem Büro. aber nicht in meinem hier. Ja, richtig, richtig. Also, wir sind hier bei Stefan im Büro und für alle, die es jetzt gerade nicht sehen können, es ist ja quasi ein René filmt Muster die Büroräume. Das an, geht ja gar nicht. Hipsterei hier, ein extra Lounge-artiger Raum mit einer Wohnlandschaft. Wir flezen uns hier auf quietschorangen Sofas. So eine Wohnlandschaft, die schon mal bessere Tage gesehen hat. Aber egal, sie ist wenigstens da. Und ein Kicker steht hier noch und ein Getränkeautomat mit Kühlfunktion. Also, ich weiß nicht, ob hier auch gearbeitet wird. Aber ich möchte wollte gerade das erzählen, annehmen. Vorhin haben wir noch für einen Kollegen, der ein Jubiläum hatte, Kuchen gegessen hier, also haben wir zusammengesessen noch. Donnerwetter. Und ich hatte natürlich über Arbeit geredet, ist ja klar. Ja, ja, was man eben so macht, wenn man sich mit Kollegen trifft. Interessant, weil, oh Gott. Ich glaube, wir fangen die Sendung nochmal neu an. Du hast gar nichts von dem Kuchen gehabt, da war Eierlikör drin. Also eigentlich müsste ich hier rumleihen. Tja, bei mir glaube ich nehme einfach mal den Lappen aus dem Mund und dann wird es schon wieder gehen. Ja. Interessanterweise war ich auch gerade bei einer Festivität, bei der Haarschnitt in Tempelhof, die feiern heute ihr 5-jähriges Bestehen und dort gab es auch lecker Bratwurst vom Grill. Thüringer Bratwurst? Nein, es gab eine richtige Bratwurst. Ah, es gab einmal Schwein und einmal Geflügel und es gab auch ordentlich Kuchen, was der Thermomix so hergegeben hat. Es war toll. Es war köstlich. Ja. Und alter Friseur-Gag, warum bist du nicht rangekommen? Ich war heute nicht zum Haare schneiden da. Das ist nicht klar. Ja. Ne? René, du musst hier mal übernehmen, das entgleitet uns hier schon wieder. Ja, ich glaube, wir lassen uns doch zu der Frage kommen, die wir uns immer wieder stellen. Ach ja, jetzt bin ich gespannt. Was in den letzten 2 Wochen passiert? Na, dann müssen wir dich eigentlich fragen, René. Ach so, weil warum du, genau, du bist ja ganz frisch, du bist durch Deutschland gereist mit deinem Deutschland-Ticket, habe ich gehört. Ja, aber das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich später erzählen würde wollen. Also du kannst ja froh sein, dass du reisen konntest, weil viele Berliner konnten ja in den letzten 2 Wochen nicht immer reisen. Nicht. Gut, das ging uns ja allen so, also es ging mir nicht anders. Richtig. Wieso konnte man nicht reisen? Die BVG hat gestreikt, Marc, auch wenn es in der vorübergegangen ist. Reisen. Ja, reisen, komm, nicht in Berlin von A nach B. Reisen von Stefan A nach von, B. Von zu Hause hierher kommt, ist das schon eine Reise. Ja. Ja. Aha. Verstehst du? Nein. Ja, BVG-Streik aktuell ja nicht, aber wie betroffen wart ihr davon? Also hat euch das stark eingeschränkt? Ich sag mal, ja. Durch Homeoffice war das ja für mich kein Problem, aber am Ende gibt es ja viele, die können ja kein Homeoffice machen. Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Ja. Die Prinzen. Und damit halte ich es natürlich seit Jahr und Tag. Ihr wisst Bescheid. Ich mit dem Fahrrad gegebenenfalls mal in die S-Bahn. Deswegen hat mich das mit der BVG nicht so angefochten diesmal. Ja, also ich habe schon ein bisschen gezittert. Gezittert? Ja. Ich hatte Angst, dass ich nicht zum Bahnhof komme, um nach Leipzig zu fahren. Aber ja. Wie gesagt, ist eine andere Geschichte gleich. BVG-Streik, man wird ja vorgewarnt. Also letztendlich sind wir ja trainiert da drauf schon, oder? Mittlerweile. Ich bin mal gespannt, ob es eine Entschädigung gibt. Ich habe irgendwas gehört mit Tageskarten für BVG-Abonnenten. Hör auf. Also ich habe jetzt schon. Das ist höhere Gewalt. Was daran höhere Gewalt? Das ist so einkategorisiert. Bist also du sicher? Wenn es da streikt, dann hast du keinen Anspruch darauf. Ja. Da könnte man sich ja leicht aus der Affäre ziehen als bestreiktes Unternehmen. Mir wäre so ist es. Viel wichtiger wäre mir, dass sie sich endlich mal einigen und das Ding vom Tisch ist. Ja, aber wir können nicht darüber entscheiden, ob die Forderung gerechtfertigt ist oder nicht. Wir haben da wahrscheinlich alle ein Gefühl. Und man muss wieder mal sagen, Verdi muss wirklich aufpassen. Die spielen meines Erachtens ein bisschen mit dem Feuer, auch in der Art und Weise, wie sie kommunizieren und die Außenwirkung, die sie dadurch darstellen oder erzeugen vielmehr. Ja. Das stimmt. Ist nicht positiv. Den Eindruck habe ich auch und ich bin gespannt. In 2 Wochen können wir ja schon mehr sagen, ob sie sich geeinigt haben oder ob das totale Chaos ausbricht. Und René kann jetzt mittlerweile endlich sein Verdi-Sucks-T-Shirt ausziehen. Genau. Genau. Wer erinnert sich noch an die Podcast-Folge? Dieser Podcast wird bestreikt. Das war eines der ersten Folgen von dieser Staffel, ja. Ich glaube, wurde den Wieselski gemacht. Aber schon zweistellig. Ja. Ist der Wieselski eigentlich noch? Achso, der hat ja auch gehört. Der ist im Ruhestand. Genau. Der ist im Ruhestand. Ja, merkt man gar nicht, kannst oder? Du kannst den Wieselski allerdings noch hören bei einem wundervollen Podcast namens Teurer Fahren. Teurer Fahren? Man kennt vielleicht den Vorgänger-Podcast Teurer Wohnen, wo es um die Entwicklung der Immobilien- und Mietpreise in Deutschland geht. Und Teurer Fahren ist eben ein besonderer Blick auf die Geschichte der Deutschen Bahn und warum sie in dem desolaten Zustand ist, in dem wir sie gerade vorfinden. Okay. Und das ist höchst informativ und kann ich nur ans Herz legen. Mhm. Also mal reinhören. Ich hätte jetzt ja gern von Marc noch irgendwie einen Satz von Herrn Wieselski gehört. Irgendwie. Vielleicht kannst du das irgendwas spontan. Irgendwas Sächsisches? Genau, sehr gut, danke Marc. Ja, das war schon mal gut. War gut, war gut, Marc. Wirklich. Einmal Applaus für Marc. Ich sag hier nichts mehr. Ja. Rückt die Euros rüber und dann sag ich wieder was. Oh mein Gott. So. Okay. Apropos ihr Scherzkekse. Heute ist ja der 1. April, hast du ja schon gesagt. Sind April-Scherze überhaupt noch Nein. in Mode? Nein, das also ist eigentlich nicht. Also ich höre immer wieder irgendwie, dass die Leute sagen, ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Nein, man stolpert eigentlich nur noch über April-Scherze im Bereich des Journalismus, soweit ich das weiß. Habt ihr heute Schlagzeilen entdeckt oder Artikel? Nee, ich habe noch gar nichts entdeckt. Nee, habe ich nicht. Aber ich die Guten, die entdeckt man ja auch immer erst einen Tag später. Ja, nee, irgendeins habe ich gelesen. War das Joko oder Klaas, dass der irgendein Journal übernimmt? Na gut, also sowas offensichtlich. Ja, genau. Ja. Aber habe ich auch nur beim Durchfliegen und naja. Ich wollte euch eigentlich auch einlegen, wollte euch erzählen, dass ich Bundeskanzler werde, aber da auch nicht schon wieder. Ja, nicht schon wieder, nicht jedes Jahr dasselbe. Nee, es gab ja auch die Firma Lipton Eistee, genau. Die hat nämlich vor ein paar Tagen schon, auch ein bisschen dumm, gepostet, dass die Sorte Eistee Pfirsich eingestellt wird. Und dafür haben gibt's die anderen Eistee? Dafür haben die genau, es gibt keinen Eistee mehr. Nein. Und dafür haben die einen ordentlichen Shitstorm erlebt oder geerntet. Und dann haben sie schnell einen Rückzieher gemacht. Und die reden sich raus, ja, war ja ein verfrühter April-Scherz, aber wer weiß, was dahinter steckt, keine Ahnung. Ein verfrühter April-Scherz, also was dummes. Zu früh auf dem Posting-Knopf. Ja, wahrscheinlich vergessen, das vorzuplanen, das Posting. Nein, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe es die Tage im Radio gehört dazu was und ich fand es irgendwie, naja, da hat man gemerkt, was für Probleme die Welt doch hat, wenn sich die Leute über sowas aufregen. Die Leute regen sich über alles gerne auf. Ja. Na, man sucht das Haar in der Suppe, weil das ist es, was das Leben irgendwie spannend macht. Also das Haar in der Suppe ist auch das Salz in der Suppe momentan, hat man so den Eindruck. Ja, ist halt so. Und im Internet ist es natürlich. Frag mal jemanden, ob er zufrieden ist. Hier. Wer wird denn da uneingeschränkt Ja sagen? Hier. Du nicht? Naja, es ist immer Luft nach oben, ne? Also ja, ich fühle mich gut, mir geht's gut, bin stabil, sozusagen, auch psychologisch und psychisch. Sehr gut. Aber also natürlich, da gäbe es schon noch das ein oder andere, aber ich möchte hier den Rahmen dieser Sendung nicht sprengen. Stabil ist mein Thema. Aha. Berichte ich in 2 Wochen, definitiv. Worüber? Über Stabil. Das ist nämlich das Programm von Maxi Stettenbauer. Maxi Stettenbauer. Nächste Woche hin. Herrlich, legendär. Ja. Okay. Ein guter. Okay. Echt, du wärst mitgekommen? Ich wäre auf jeden Fall mitgekommen. Ich habe seinen Podcast gehört, den er mit einer Frau macht. Da habe ich ihn ein paar Mal reingehört. Super. Und gerade seine Bühnenprogramme, also fantastisch. Maxi Stettenbauer. Ja, falls einer absagt, sage ich dir Bescheid. Einwandfrei. Ja. Wo ist das dann? In Bergisch Gladbach oder? In den Wühlmäusen. Mein Gott, das ist ja fast genauso weit weg. Ja, genau. So viel zum Thema Reisen. Ich freue mich aber mehr dann im nächsten Podcast auf jeden Fall. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Gut, dann erzähle ich euch mal, was in meinen letzten 2 Wochen gewesen ist. Oh ja, unbedingt. Eine interessante Sache erlebt. Ah. Ich war bei einer Schuleröffnung in Marienfelde. Ah, richtig. War dort eingeladen. Und habe mir diese Schule quasi angeguckt, auch eine Führung gekriegt. Wann hast du Einschulung dann? Ich hatte an diesem Tag Einschulung, ja. Es war hochkarätiges Publikum mit. Hochkarätig? Ja. Namentlich? Hochkarätig. Die Stadträtin und ich kenne mich in der Politik ja nicht aus. Irgendwelche Politiker, die den Weg dieser Schule geebnet haben, die Entscheidungen getroffen haben, Architekten, Vertreter der Baufirmen. Okay. Und Schüler. Und ja, aber nur einige, und zwar die das Handverlesen, die Big Band gespielt haben. Und ich glaube, es durften noch einige Schülervertreter hin. Die Lehrerschaft, weiß ich nicht, ob die komplett da war. Hintergrund ist, dass einfach nicht für mehr als 400 Leute Platz war, bei dieser Feierlichkeit. Mhm. Aber interessant war bei der Schule, und das finde ich eigentlich total cool, die ist irgendwie so Konzept nachhaltiger Bau, hat da die Silberzertifizierung. Ja. Die hat sie erreicht durch Photovoltaikanlage, okay, ist ja Standard heutzutage bei öffentlichen Gebäuden. Ne, muss, glaube ich, sogar, gibt es Verpflichtungen für. Ja. Und sie hat aber, das fand ich interessant, Spülung, die Toilettenspülung mit Regenwasser. Das heißt, diese Schule verfügt über ein Regenauffangbehältnis, womit dann die Toiletten gespült werden. Da schließt man einfach einen Regensammler an das Fallrohr der Regenrinne an. Und das stellt sicher, dass wirklich nur das reine Regenwasser dann gesammelt wird und der ganze Unrat. Aber du musst das irgendwo sammeln. Das heißt, irgendwo musst du eine Zisterne. Genau, ja. Eine Kloster-Zisterne, weißt du noch? Die Zisterzienien-Kloster? Ach so, ja. Doch, wie war das mit dem Lappen im Mund? Ja, genau. Immer den Lappen auf dem Gesicht. Genau, und das fand ich schon interessant. Und interessant war auch, die Schule gewinnt ihre Energie zum Beheizen selber über eine Wärmepumpe, die aus 80 Meter Tiefe die Wärme holt. Fand ich quasi Erdwärme. Ja, aber ich habe mir das Thema so, also nicht in der Schule, weil das ist ja alles unterirdisch, habe mir das aber mal angeguckt. Ist ja oft mal nur so, da geht einfach gesagt ein Rohr in die Tiefe mit einer Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird warm, kommt warm wieder hoch. Und genauso wird im Sommer Wärme abgeführt, indem sie dann auch in die Erde geleitet wird. Ich fand es so krass, dass in 80 Meter Tiefe offenbar so viel Wärme herrscht, dass die ausreicht, eine Schule zu beheizen. Aber dann machst du dir keine Vorstellung. 80 Meter sind wie viele Etagen? 80 also durch nach 2,5? Oben nach oben musst du ab 60 Meter schon eine Flugzeugleuchte drauf haben. Deswegen würde ich sagen, 80 Meter schon ordentlich. Ja, klar. Das musst du erstmal bauen. Ja, so, ich würde mal schätzen, so 30 Stockwerke. Genau, ja. Wie ein großes Hotel hier am Alex. Ja, Park-In meinst du? Ja, Park-In, was hat das Park-In? Na, 40 Etagen, also haut schon. Nee, achso, ich dachte, du weißt die Meter. Achso, Warte mal, Fernsehturm. Ja. 300 Meter? 365 80 Meter? Ist ein Drittel davon ungefähr. Ja. Also ist schon klar. René rechnet wieder. Hey, es war grob überschlagen. Es war doch nur grob überschlagen. Ja. Ja. Nein, wenn René sich heute verrechnet, dann sagt er, es war ein April-Scherz. Genau, April. Heute kann er das sag ich jetzt, hinter jedem Fakt sage ich April, damit ich genau. auf der sicheren Seite. Nee, und dann, ja, spannend. Also selbstversorgende Schule quasi. Genau, toll. Und was diese Schule auch hat, die Jalousien, die schließen sich selber, je nach Sonnenstand. Sonnensensor. Wenn du in den Klassenraum reinkommst, dann geht das Licht an und folgt dir quasi. Da habe ich die Lehrerin gefragt, geht das auch von alleine aus? Und dann sagt sie, ja, aber so still hat ja noch kein Schüler gesessen. Ah. Ja, also super nachhaltig, auch innen ganz viel mit, also ziemlich, damit du wenig Licht brauchst von außen, ziemlich viel mit großen Fenstern, das sogar ist immer Glaswände gut. teilweise in den Klassenräumen, dass du also in den Flur rausgucken kannst. Das ist im Winter toll, wie ist es im Sommer, wenn dann die Sonne raufknallt auf das Gebäude? Nee, dann gehen die Jalousien automatisch zu. Okay, und ich dann meine ja Glaswände nach innen. Ach so, ja gut. Ja. Aber wenn die Jalousien zu sind, dann ist halt dunkel in der Schule, oder? Nee, dann geht ja das Licht automatisch an. Also schon Stefan, ja, das ist ja clever. Du spiel doch mal mit. Gut durchdacht und was mich aber total geflasht hat, ist, also von außen sieht es aus wie von der Größe ein normales Schulgebäude, ja. aber diese Schule hat einfach mal 1200 Schüler. Oh, bei mir bauen sie einen für 600 Schüler. Also mit und 120 Lehrer und jetzt musst du überlegen, der Schulleiter ist ja dann wie so ein kleiner Unternehmensleiter. König. Ja, oder so ein König. ja. Und der hat einfach mal 120 Kollegen unter sich zu haben, ist ja schon Untergebene. Krass. Das ist Mittelstand. Das ist schon solider Wahnsinn. Mittelstand. Ja. Na, ich würde sagen, das ist der Adel. Auch. Ja, oder so. Und dann noch 1200 Kinder, ja. Also war ein sehr interessanter Termin. Ich war überrascht, wie Schule heutzutage funktioniert. Und eine Sache fand ich noch interessant. Marc, hast du in der Schule, in der Oberschule, Werkenunterricht oder so gehabt mit an einem Holz- und Stahlbearbeitung? Ja. Dann gehst du nicht an dein Gymnasium. Doch. In der Oberstufe oder was? Oberschule. Oberschule. Also nach der Grundschule. Weil, ja. Also ich habe nämlich, die haben da eine richtige Werkstatt, die haben sogar einen Menschen, der ist komplett dafür zuständig, nur alle Geräte wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen, das muss der alles können, reparieren und so. Hm. Und der bewirtschaftet nur dieses Zeug da, so groß ist die Werkstatt. Krass. Ja, nee, und da wurde gesagt, am Gymnasium gibt es das nämlich nicht. Das mangelt schon seit Jahren, das am Gymnasium. Vielleicht war in deiner Zeit das. Oder aber, meine Erinnerung ist diesbezüglich etwas ungenau, was nicht verwunderlich wäre, ob meines fortgeschrittenen Alters. Es kann natürlich sein, dass wir so etwas wie einen Werkunterricht, also die Bearbeitung von Holz, schon in der Grundschule hatten. Also in der Grundschule hatte ich auch Werkunterricht, genau. Ja, aber, dann kann das natürlich sein, dass es im Gymnasium dann weggefallen ist. Also an den Oberschulen, also Realschule, Gesamtschule damals, war es wohl Standard, dass sowas wie Hauswirtschaftskurse richtig. Gab, in denen man genau sowas lernt, was wir an dem Gymnasium nicht gelernt haben. Deswegen sind wir einfach auch zu blöden Nagel in die Wand zu hauen. ja, ja, ja, wir wurden ja auf, das Gymnasium sollte ja ursprünglich oder klassisch irgendwie auf die akademische Laufbahn quasi vorbereiten. Und da wird kein Hammer in die Hand genommen. Nee, da wird ganz ein genau, Handwerker an. Ja. Weil die akademische Laufbahn ist dann eben das Studieren. Ja, ja. Gut, nee, also alles klar. Also das war für mich ein neuer Fakt. Ja. Das heißt, wenn ihr rausfinden wollt, ob euer Gesprächspartner am Gymnasium war, fragt ihn einfach, ob er schon mal Metallbearbeitung gemacht hat. Was mir dabei eingefallen ist, als du es erzählt hast, also hier 120 Lehrer? Ja. Wenn jetzt eine Schule eröffnet, dann stehen plötzlich 120 Lehrer zur Verfügung. Wo kommen die denn her? Nee, die sind aus der alten Schule. Die Schule ist ja nur. Ach so, okay. Das ist dann. Das ist übrigens auch eine sehr interessante Nummer. Die alte Schule musste. Die ist aus den 70ern gewesen, die musste wegen Asbestbelastung abgerissen werden. Dann wurde eine neue Schule als Provisorium gebaut. Interessant war da, das war ein Schuldorf. Also fand ich ein super Konzept. Du hast halt einzelne, einetagige Häuser, so halb im Wald, also wirklich ein richtig geiles Schulsystem, wurde als Provisorium für 5 Jahre gebaut und wurde 30 Jahre genutzt. Was ist schon beständiger als ein Provisorium? Ja. Genau. Und die man kennt es. Die Bauphase, also der Schulleiter hat mir erzählt, er ist 15 Jahre tätig an der Schule und er kam in den Job rein, da wurde ihm schon gesagt, wir sind gerade dabei, den Umzug zu planen oder den Neubau. Ne? Ja, hat 15 Jahre gedauert, bis es dann passiert ist. Und der neue Standort, da war die Bauzeit, glaube ich, 4 oder 6 Jahre, hing damit zusammen, dass sie unterbrochen werden musste, wegen dem Fund von Zauneidechsen. Es lebe die Zauneidechse. Ja. Musste erst umgesiedelt werden. Die musste erst umgesiedelt werden und dann ging es da weiter. Ich finde aber cool, dass wir uns um sowas Gedanken machen. Dass wir uns das leisten, sagt man heute. Oder so. Aber wir sind es der Natur ja auch schuldig. Sind wir das? Sind wir. Ja. Gehe hin und mach dir die Welt untertan. Aber pass auf mit den Zaunerdechsen. Wenn du da was siehst, dann machst du den Bogen rum. Ja, genau. Das, ja, war, das fand ich ganz interessant und spannend. Ja. War ein interessanter Termin. Das ist, glaube ich, schon immer super interessant, weil ich bin auch gespannt, wie meine Schule wird, die bei mir gebaut wird. Wie gesagt, Hälfte der Schüler wie von deiner und mal sehen, wie eine moderne Schule heute aussieht. Und was das ist wirklich ein Unterschied zu damals, ja. Auf jeden Fall. Ja. 600 Schüler ist schon auch heftig. In so ich bin, beneide dich um diesen Besuch diesen Schulneubaus. Ich sag doch immer, jeden Tag ein Abenteuer. Mhm. Und das war mit Sicherheit etwas nicht Alltägliches. Das war was und das war nämlich auch sehr geil, weil es mit Live-Musik war. Also wie gesagt, ja, eine Big Band und ich habe schon lange keine Live-Musik mehr gehört, aber ich habe mich versucht, auf den Sitz zu halten. Gibt es da auch einen riesen Sportplatz? Ja, und zwar, jetzt kommt's, Hockey, Beachvolleyball, Tennis, Basketball, Dreifelderhalle, Fußball. Nee, wir reden nur vom Sportplatz. Achso, okay. Die Halle gehört nicht zum Bau, die ist tatsächlich noch die, Achso, alte, die alte, die wurde Sporthalle nicht mit neu gemacht. Hm? Genau. Ja. Aber ist ja cool. Nee. Sehr gut, ja. Ja, gut. Ja, geil. Ich habe natürlich, weil mir das Thema Schule ja so liegt, habe ich natürlich irgendwie Hausaufgaben gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr kurz eine kleine Schulpause braucht und über was anderes reden wollt. Also eine Milchpause brauchen. Eine kleine Milchpause. Hausaufgaben? Ja, mach. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, Herr Lehrer. Ich werde das diesmal sehr gut, das ist sehr gut. Ja, hast du denn Firmen angeschrieben diesmal? Nein, die Hausaufgabe habe ich mir aufgehoben. Oi, oi, oi. Also, das war für lange Winterabende, oder? Wir fangen mal an, ich habe mir ausgesucht, welche Hausaufgaben ich mache. Wir fangen mal an mit Sushi. Was habe ich behauptet? Ich habe keine Ahnung. Sushi ist Schnitzel. Nee, Reis. Was habe ich mit Reis als ich? Ich habe eine Behauptung aufgestellt mit Reis. Richtig, richtig. Ja, ja, genau. Und was zwar, der Reis, der soll eben so muffig schmecken. Ja, genau. Also ich hatte behauptet, dass das Reisessig bei Sushi dafür da ist, dass der Reis ranzig schmeckt. Okay. Ranzig, nicht und muffig. Ich kann da nicht mit Unterschied. Und habe gesagt, dass das geschichtliche Ursachen hat. Mhm. Und stimmt das? Ich habe das recherchiert nochmal und kann euch jetzt ganz genau sagen, Reisessig hat einen leicht säuerlichen Geschmack. Um den Geschmack von fermentierten Reis nachzuahmen, der früher zur Konservierung von Fisch verwendet wurde. So, jetzt ein bisschen komisch. Muss jetzt den Umfang, ich habe dir das so grob schon erzählt, tu nicht so, als wenn du es zum ersten Mal hörst, Marc. Ja. Also, die Fermentierung von Fisch wurde damals in gekochten Reis gemacht, um ihn auch haltbar zu machen. Also, der Fisch wurde in Reis eingelegt, damit der Fisch länger haltbar bleibt. Normalerweise hat man den Reis damals weggeschmissen und hat nur den Fisch gegessen, aber weil der auch so säuerlich schmeckte. Mhm. Aber dann fing man auf einmal an, den Reis mit dem Fisch zusammen zu essen. Und ihr seht, die Geburtsstunde des Sushis. So entstehen Essen. So, und der Fisch, jetzt schätzt mal, wie lange der Fisch haltbar war, wenn er in diesem Reis eingelegt wurde. Macht Essig haltbar, ja. Ja, sicher. Brandweinessig ist ja in allen möglichen, gerade hochverarbeiteten Lebensmitteln. Ein Jahr. Okay. Ein Jahr. Krass, oder? Für Fisch ist das ein methusalemisches Alter. Du kannst dir vorstellen, dass der Reis dann sehr ranzig geschmeckt hat. Boah. Ja. Grob. So, pass auf. Und der säuerliche Geschmack im Reis ist durch die Gärung entstanden, also Fermentierung, Gärung, ne? Biologische Prozesse. Und das ist halt auch das typische Merkmal von früherem Sushi. Früherem Sushi. Und man bildet das jetzt heutzutage nur nach. Genau, genau. Die Fermentierung durch das Reisessig wurde dann schon im 17. Jahrhundert ersetzt und also da wurde Reisessig verwendet statt Reis selber oder statt der natürliche Prozess. Dadurch ging die Fermentierung auch viel schneller und der säuerliche Geschmack ist erhalten geblieben. Ja, das warte, habe ich hier noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema? Nee, und der Geschmack soll heute den Geschmack der früheren Konservierungsmethode quasi nachbilden. Sushi. Es schmeckt ranzig. Also ihr zwei seid Sushi-Fans auch, oder? Ja, ich esse gern Sushi, ja. Sushi-Fan? Nein. Nein, du nicht? Nein, ich bin kein Sushi. Ich auch nicht, ich mag Sushi überhaupt nicht. Komme ich nicht ran. Gut, dann nicht. Wir haben heute leckere Schnitzel gegessen. Im Blockhaus. Hier im Blockhaus wart ihr? Da war gerade die Polizei, als ich kam. Wir sind gerade in sechs Polizisten rausgekommen und die sahen nicht aus, als wenn sie essen waren. Und das Witzige war, wir haben auch überlegt, mal ins Rote Rathaus in die Kantine zu gehen, weil die gibt es ja auch, ist ja auch öffentlich. Ja. Da gab es heute dasselbe. Ein Schelm, wer Böses darf ich denken. In der Kantine war ich tatsächlich in der Zeit, wo ich beim Fernsehen gearbeitet habe, hier im Fernsehturm. Da war Kannst der Weg empfehlen? In die Kantine. Du, ich sag dir ehrlich, das ist über 20, wenn nicht sogar fast 30 Jahre her. Ja. Ich kann dir nicht sagen, ob der Koch noch derselbe ist. Naja, gut. Und die Preise haben sich geändert. Aber die waren ich habe früher in D-Mark bezahlt. Knapp 10 Euro für ein gutes Essen, ja. Ja. Ist für die heutige Zeit in Ordnung. Das bezahlst du sehr fast günstig für zwei Beefies. Genau. Genau, ja, deine Beefies, ja. Genau, und musste genau zweimal bezahlen. Ich habe, habe ich ja nicht, alles zwar. Ja. Hast du noch eine Hausaufgabe? Ich habe noch eine Hausaufgabe und die ist technisch sehr interessant. Es ging um die BVG-API. Ah ja, genau. Hier war ja die Frage entbrannt, ob die BVG-API für die Nichttechniker die Schnittstelle zu den Daten wie Verspätung, Zugstrecken, Entfernung, Verbindung, ob die öffentlich zugänglich ist. Und ich war hart überrascht und ich glaube, ich habe ein neues Projekt. Sie ist öffentlich zugänglich. Muss ich nur registrieren. Für die Techniker unter euch ist es eine sogenannte REST-API mit Zugang zu Echtzeitdaten und man kann 100 Anfragen pro Minute stellen. Das ist nicht wenig. Ja. Und das ist krass, weil rein theoretisch kannst du dir deinen eigenen Assistenten bauen, der morgen schon dir mitteilt, ob du irgendeine Zugverspätung auf deiner Strecke hast. Kann man so integrieren, ja. Und die Frage ist, ist es eine reine BVG-API oder ist sie zufällig nur vom Verkehrsverbund und hat die S-Bahn eine eigene? Das ist tatsächlich, also die Webadresse ist v6.bvg.transport.rest. Ja. Das ist tatsächlich die, ihr könnt mit der Adresse nichts anfangen, probiert es also nicht. Also der VBB stellt auch eine zur Verfügung. Der VBB hat tatsächlich auch eine, ja. Das ist, genau. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Genau. Und wann ist dein Projekt fertig? Deine App? Nee, ich glaube, ich kriege es diesen Monat nicht und ich bin diesen Monat schon voll mit privaten Projekten. Vielleicht nächste Woche. Nächsten Monat, ja. Ich habe ja ein neues Abarbeitungskonzept, was so impulsive Sachen nicht mehr zulässt, damit ich die Sachen durchkriege. So spontane Änderungen sind nicht mehr drin. So spontane Projekte nehme ich nicht ärgerlich. Mehr. Ärgerlich. Ja. Gut, und jetzt der dritte und endlich auch mit Berlin-Bezug. Das BVG war ja auch also mehr Berlin geht ja nicht. Es geht noch mehr Berlin-Bezug. Und zwar, ich hatte ja behauptet, dass dass Ost-Berlin nie hätte die Hauptstadt der DDR sein dürfen. Ach, jetzt Geschichte. Okay, und jetzt kommt jetzt endlich Klarheit. Wir haben ein Leben lang, du und ich, Stefan, eine Lüge gelebt. Was? Ost-Berlin gehört nicht zur sowjetischen Besatzungszone und ist somit kein Bestandteil der DDR. Ich löse das gleich auf. Also auch DDR-Gesetze hätten dort nie gelten dürfen. Skandal! Berlin wurde zur widerrechtlich und ohne Zustimmung der Alliierten zur Hauptstadt der DDR erklärt. Und denn rechtlich ist Ost-Berlin unter dem Vier-Mächte-Status gewesen. Das heißt, während Deutschland in Besatzungszonen unterteilt wurde, in wie viel? Vier. Namentlich? Amerikanisch. Genau. Ja. Also wurde Berlin nicht in Besatzungszonen unterteilt, sondern was steht auf den Schildern immer? In Sektoren. Genau, in Sektoren. Ja. Und bei den Sektoren war es so, dass alle vier Besatzungsmächte im Prinzip diese Sektoren verwaltet haben. Und der Unterschied ist eben, das ist ein Sektor, Ost-Berlin war ein Sektor und keine Besatzungszone und deswegen anders als eine Besatzungszone quasi nicht regierbar durch ein eigenes Regime. Okay. Ost-Berlin wurde also völkerrechtlich keine Hauptstadt sein dürfen und ich glaube, die Russen wollten ein bisschen provozieren, denn sie haben Ost-Berlin auch ganz bewusst zum sozialistischen Aushängeschild gemacht. Ne? Wir gucken uns nun die Stalinallee an der wir ja gerne sitzen, heute Karl-Marx-Allee. Genau. Mit den Pracht- und Prunkbauten, dass da schön die Panzer spazieren fahren können. Ja. Also, damit ist das endlich geklärt. Jetzt wissen wir. Ost-Berlin waren. Fühlt ihr euch jetzt besser? Nee, aber wir wissen jetzt, dass in der Politik offenbar nicht immer alles. Genau, spätestens jetzt wissen wir. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid. Haben wir vorher nicht gewusst. Nee, ich glaube, es gibt viele, die wissen es nicht. Ja, die wenigsten wissen das. Ich möchte Entschädigungszahlung haben, dass ich in einem Land groß geworden bin, was mir gar nicht ausgesucht habe. Ja, das kannst du dir. Das ist immer eine Eingabe machen. Ja. Kennst du das ja von früher. In Rubel. Genau, vielleicht kriegst du noch eine Entschädigung. Ja. Ah, aber sehr gut. Aber dann haben wir das auch mal geklärt. Ja. Erzählt das fleißig. Ja. Erzählt das euren Kindern und Kindeskindern. Ja, genau. Gut. Oder jedem, der es hören will, obwohl das könnten weniger sein. Ja, dann noch eine Hausaufgabe. Nee, das waren meine Hausaufgaben. Genau, perfekt. Oh, ich habe mein Handy noch laut, glaube ich. Ja, das geht gar nicht, finde ich, oder? Hausaufgabe fürs nächste Mal. Mannfähig, René. Muss jetzt mein Handy in so eine Kiste legen? Richtig, und kannst du ihr nach der Sendung abholen. Nee, eine Woche nach der Sendung. Genau. Oh mein Gott. Gut. War es denn wenigstens wichtig? Was sagt Mama? Nee, es war der Valentin. Der Valentin? Ja. Den wir alle kennen, aus Folge 85 bis 96. Nein, der hatte mal den Kopf in die Tür gehalten, als wir... Ach hier, Kollege Valentin. Ja. Ja, dann schöne Grüße und auch an Kollege Ben. Ja. Schön, dass ihr beide wieder Bescheid wisst. Ne, den kennst du auch. Ja, was? Sicher. Ja. Ben aus Folge KI. Genau, richtig. Dann grüße ich auch meine Kollegen einfach mal. Ja, bitte. Und meine Chefs. Und ja. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Natürlich. Finde ich auch. Oder Marc? Marc sitzt hier so. Ja, der schläft gleich ein, bestimmt. Wenn er noch weiter runterrutscht, ja. Eigentlich zwinkert immer langsamer. Mach mal ein Foto von Marc. Das können wir auf Instagram verteilen. Nee, dann sieht das. Dann sieht man nicht viel mehr von mir als meine fette Plauze. dann sieht das irgendjemand bei ihm zu Hause und denkt hier, der arbeitet ja gar nicht. Genau. Ich habe Urlaub. Ja, eben, ne, wollte ich gerade sagen. Gut. Dann, wenn du Urlaub hast, dann fragen wir dich gleich mal, was liegt denn so an? Was war denn so los? Nicht, ich habe doch schon gesagt, ich bin jetzt Laubenpieper. Und das Projekt dauert und geht voran. Ja, es geht voran. Wir hatten einen Schreckmoment. Ui. Es begab sich zu der Zeit, dass sie waren am Dach am Werkeln, selbstverständlich. Und dann hatten sie da jetzt irgendwie schon Regenrinne montiert und dann sind sie irgendwie vom Hof geritten und dann fing es aber an zu regnen. Also haben wir dann ein paar Stunden später irgendwie bemerkt und es regnete und wir so, naja, aber eigentlich ist das Dach ja noch gar nicht fertig gedeckt. Ja. Also es ist jetzt zwar Holz drauf und da ist auch irgendwie schon so ein erstes Zeug irgendwie drauf, keine Ahnung. Aber die eigentliche Dachpappe, René, du störst. Sorry. Abmahnung 2. Ja. Vergiss nicht, dass wir hier im 6. Stock sind. Ui, ja. Ja, und das tut dem Handy weh. Ja, ja und dann hat sich das zum Glück dann 2 Tage später irgendwie aufgelöst. Nee, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Regen läuft jetzt schon gut ab. Und erst seit heute wird dann da irgendwie die finale Dachpappe montiert. Aber wie gesagt, wir sind ja da nicht vom Fach und deswegen hatten wir uns da ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ansonsten alles beim Alten. Es geht alles da seinen bürokratischen Gang. Wir sind jetzt mittlerweile offiziell tatsächlich irgendwie Unterpächter der entsprechenden Parzelle. Wir hatten jetzt auch die Frühjahrsversammlung von der Kleingartenanlage. Da hatten wir irgendwie dran teilgenommen. Und man wächst da rein und momentan geht es mir alles viel zu schnell. Ja. Zu schnell? Ich dachte ja zu langsam. Ja, ja und nein. Das ist so ganz komisch, ein ganz ambivalentes Verhältnis dazu, weil einerseits ist es zwar schön, dass man da jetzt irgendwie schon dran teilnehmen darf, aber dann gibt es da so Vorgehensweisen oder werden bestimmte Sachen angesprochen, die alle dort schon kennen. Alle wissen Bescheid. Ja, da musst du jetzt reinwachsen. Nur wir Neulinge irgendwie nicht und man wird da nicht abgeholt. Also da musst du selber wirklich proaktiv da reingehen und musst aber natürlich trotzdem vorsichtig kommunizieren, weil du willst nicht sofort als der Quirulant dastehen. Es ist ein schmaler Grat und es ist auch überhaupt die Kommunikation noch so ein bisschen schwierig, weil es nicht so schön die Informationen in mundgerechte Häppchen aufbereitet werden, dass es alles völlig idiotensicher wäre. Ja, aber das sind normale Menschen. Tina und ich, wir sitzen zu Hause und fragen uns, sag mal, was da steht, wirklich schwarz auf weiß, kriegst Schriftstücke, du guckst sie durch und denkst so, das verstehe ich nicht. Tina, verstehst du das? Nee, ich dachte, du verstehst und erklärst mir das. Ich sage, kannst du vergessen. Ja gut, aber das ist kein Unternehmen. Also das sind normale Menschen, die sind jetzt nicht damit vertraut, vielleicht, wie man so auf den Punkt kommuniziert. Das sollte man aber. Eine gewisse Professionalität liegt der Vereinsmeierei auch zugrunde. Muss es, weil es sind immerhin Paragraphen, die in den Satzungen stehen. Und das setzt voraus, dass sich jemand darüber wirklich Gedanken gemacht hat und vernünftig rechtssicher formuliert. Und ich sage mit erhobenem Zeigefinger, rechtssicher. Das ist zwingende Voraussetzung. Siehst du, da hast du doch deine Aufgabe gefunden. Dann wirst du die Verträge jetzt. Meine Aufgabe ist nicht, das besser zu machen, sondern erstmal nur zu meckern und das raus in die Welt zu tragen. Ja. Und Schritt zwei ist dann, meine Hilfe natürlich anzubieten, selbstredend. Aber wir reden hier natürlich über gewachsene Strukturen. Ja. Das ist aus, also die Sachen wurden geschrieben, dann vermute ich irgendwie angefangen schon zu einer Zeit, als eben noch anders kommuniziert wurde, etc. Und die Leute eine Vorbildung hatten, ich weiß es nicht. Und dann hast du nicht nur die Satzung der Kleingartenanlage selber, sondern dann auch noch des Verbandes. Ja, das sind da auch noch zwei Sachen. Und dann hast du da, steht in dem einen das drin, in dem anderen das. Und dann bist du nicht sicher, welches ist jetzt irgendwie ausschlaggebend. Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Ich will euch eigentlich gar nicht damit langweilen. Es ist alles im Fluss, aber es geht vorwärts. Aber das heißt, ist der erste Frühschoppen schon geplant? Nein. Ostern irgendwann. Nein. Da ist bestimmt was los, oder? Nein, weil wir haben ja noch kein Klo. Ich habe ja gesagt, erstmal kommt das Dach, dann kommt das Bad. Ich brauche kein Klo. Ab 5 Stunden erst. Angeber. Ist doch ein Garten, oder? Ihr wisst ja, was Bud Spencer in einem seiner Filme gesagt haben. Nee. Also die ersten 20 Liter gehen einfach so durch. Ah ja, okay. Na, aber. Okay, Marc hat also noch nicht den passenden Zeitpunkt gefunden, seiner Gartengemeinschaft das mitzuteilen. Das sind meine Freunde und die sind jetzt immer mit dabei. Nein, das wird dieses Jahr, glaube ich, auch nichts mehr. Was? Nee, wir haben da eine Fülle von Baustellen. Wenn ich die mir alle benennen würde, könnt ihr wahrscheinlich eine Sendung damit füllen. Vor allen Dingen, es kommen auch immer wieder neue Sachen dazu. Ach so. Du sitzt da quasi auf einer Fundgrube. Es ist, Fundgrube an Baunotwendigkeiten. Das ist wie in unserem Job, wie beim Programmieren. Ja. Man behebt eine Sache und zwei neue. Ich öffne so manche Dateien schon gar nicht mehr. Ja. Genau. Das ist ein Füllhorn der Unmöglichkeiten. Ja. Es geht trotzdem voran, aber man sagt ja nicht umsonst sowieso, was ist eine Lebensaufgabe. Also wenn du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du da hingehen, hast immer irgendwas zu tun. Also wenn dir mal langweilig ist, schaff dir so eine Laubahn. Ja, nee, ich habe dieses Jahr erfolgreich unser Beet verdoppelt. Also wir haben jetzt ein doppelt so großes Beet. Doppelbeet? Ja. Und wir können uns dann gern über so Anpflanzungsthemen austauschen, wenn du willst. Wir züchten gerade an, ist ja März, ist ein guter Monat dafür, dass man Ende Mitte April dann anfangen kann, das Zeug in den Boden zu hauen. Gern. Ja. Und vielleicht können wir auch tauschen. Ich kann dir, brauchst du eine Aloe? Ich habe ganz viele Aloes. Eine Aloe und die Vera. Ja, die Vera ist nicht dabei, nur die Aloe. Also wenn du Bock hast, einen Garten voller Aloes. Nein. Ja, erinnert euch, René hat ja einen kleinen Mietergarten, ne? Ja. Ja, fand ich cool. Nur ich hab die kleine Variante. Na doch, du wirst ja zu Hause einen Blumentopf oder irgendwas haben. Das ja, sowas habe ich. Eine Yucca-Palme. Ja. Die juckt doch nicht, wenn du mal irgendwie 2 Monate kein Wasser gibt, oder? Ja, eine Yucca-Palme ist sehr robust. Also die kannst du auch zersägen jederzeit. Die kommt wieder. Stefan, ich will nicht so nahe treten, aber ich schätze dich ein als jemand, der einen ziemlich braunen Daumen hat. Also sowas wie Yucca-Palme, denke ich, brauchst du auch, weil du bist nicht so der Pflanzentyp. Ja, doch, ich habe knusprige Pflanzen sind so dein Ding. Hab doch mehr Pflanzen, als mir lieb ist und ja, durfte die gehen. Bis auf ein paar wenige sind die alle sehr grün. Ja, und also, das finde ich immer ein gutes Zeichen. Wenn die grün sind, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Das sind aber nur die Plastikpflanzen bei dir, die grün sind, oder? Hat mir auch schon mal jemand empfohlen. Oha. Nein, alles gut. Aber da kann ich kurz anschließen. Also wir hatten ja früher auch einen Garten in Köpenick. Und da bin ich am Wochenende mal in der Gegend wieder vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, Grünauer Ecke, Glienicker Straße. Das ist jetzt am Vollkropfgraben. Nee, das sagt mir gar nichts. Nee? Nee. Da bin ich mal wieder vorbeigefahren und es war schön, mal wieder so die alte Gegend. Einfach mit der Straße mal durchzurauschen. Wie sich das auch verändert hat dort an der, was ist das, die Dame, Regattastraße, so der Bereich ist ja also in verändert. Köpenick hat Spree und Dame, glaube ich, ja, genau. Aber es kann sein, dass es eher Dame ist, ja. Dame wohlgemerkt mit H, falls ihr im Internet nachgucken wollt. So ist das. Ja. Sehr gut drin. Ja. Ja, toll. Ich war auch an einem Ort, wo ich lange nicht mehr war, in Leipzig. In Leipzig? Wer hätte es gedacht? Ich wollte jetzt zur Buchmesse. Rekord. Alles super geplant, ja. Vorausgeplant, Fahrkarte geholt. Da habe ich ja deine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, weil du dich ja auskennst. Ich war sehr positiv überrascht über die Fahrpreise. Also ich habe ein Deutschland-Ticket, ich brauchte nichts zahlen, aber wir hatten ein Kind dabei ohne Deutschland-Ticket und noch eine weitere Begleitung, ein Erwachsener ohne Deutschland-Ticket. Ja. Einzelfahrt nach Leipzig mit dem Regionalexpress liegt bei 29 € pro Strecke. Mit einmal umsteigen. für ein Kind bei 24 Euro, Umstieg in Dessau zum Beispiel. Man kann auch über Karlau fahren, das ist ein bisschen länger. Ja. Dessau war cool. Und auf jeden Fall, ich war überrascht, denn Hin- und Rückfahrt kosteten plötzlich nur noch 51 Euro. Statt nach meinen Rechnung wäre es irgendwas um die 60. Rechnung, gewesen. Hör mal auf mit Rechnung. Ja, überspring das Thema, René. Aber jetzt kam es noch besser. Ja. In dieser 51 Euro Hin- und Rückfahrt für einen Erwachsenen sind 3 Kinder bis zu 14 Jahre mit drin. Geil. Und ich will nichts sagen, es war keine Fahrkartenkontrolle. Hatte aber wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Fülle des Zugs zu tun. War wirklich voll? Wirklich? Es war. Ja, Deutschlandticket. Es war krankvoll. Ja, ich kenne das. Weil die wollten alle nach Leipzig wegen der Buchmesse. Ja, klar. Wir nicht. 3 Tage vorher wollte ich Buchtickets kaufen. Ja, nüscht es. Hast du keine mehr gekriegt? Nee. Sie haben dich gemacht, nur für den Samstag. Jetzt verstehe ich, warum ich Bilder vom Zoo gesehen habe. Genau. Ja. Sie haben kann man auch in Leipzig machen. Sie haben auch schön. So einen Ansturm gehabt in Leipzig bei der Buchmesse. Und die dass sind sie nur 3 Tage ne? vorher. Nee, die hat Donnerstag angefangen. Ach so, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Ja, dass sie gesperrt haben für den Samstag, keine Leute mehr reingelassen. Ja, ich ist neuer Rekord gemacht. Gewesen, ne? 300.000 Leute waren da. Ja, das heißt, wir hatten jetzt ein Zugticket und der Verkäufer sagte noch so, als ich war irgendwie eine Woche vorher, wollte ich Zugticket kaufen und dann sagte er so zu mir, wissen Sie, das Ticket kriegen Sie immer. Sie können es auch spontan vorher kaufen, falls noch irgendwas mit Mitreisenden ist. Und dann dachte und weil es ist nämlich nicht stornierbar. Und dann dachte ich so, ja meine Güte, ich will zur Buchmesse, da brauche ich nichts stornieren. Und ob ich jetzt in der Folgewoche nochmal irgendwie zum Hauptbahnhof daddel, ne? Ja, also habe ich sofort gekauft, war natürlich nicht stornierbar, also musste man Plan B uns schaffen. Und der Plan B war dann tatsächlich der Zoo in Leipzig. Ja. Sehr schön. Kurze noch interessante Fakten zur Buchmesse. Älteste Messe Europas, und ich war übers Jahr völlig irritiert, 1632. Seitdem gibt es sie. Ja. Also jetzt nicht als feste Institution wahrscheinlich, sondern so locker hat man wieder. Längeren Pausen. Größter Konkurrent der Leipziger Buchmesse ist? Frankfurter Buchmesse. Ja, wollte ich sagen, Frankfurter Buchmesse. Aber soll nicht so geil für Familien und Kinder sein. Ist zwar deutlich größer. Ja. Genau. Ja, alternative Zoo. Leipziger Zoo kann ich mal nur empfehlen. Reise wert. War sehr geil. Einer der ältesten Zoos. Ich glaube, weiß gar nicht, ob weltweit oder nur in Deutschland, 1878. Damit ist er sogar älter als der Tierpark in Berlin. Der ist, glaube ich, so 1930. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung. Nageln Sie René nicht darauf fest. Nee. Weil er hat ja mehrfach bester studiert. Mehrfach bester Zoo Deutschlands, nicht der größte Zoo. Ja. Also oft wird Leipzig mal so als größter Zoo, ist aber falsch. Ja, aber mit eines der beliebtesten natürlich. Der Leipziger Zoo, mehrfach, definitiv. Mehrfach prämiert dafür, ja. Nee, er ist mit 27 Hektar nur ein Sechstel so groß wie der Tierpark in Berlin, nur ein Fünftel ungefähr. Ja gut, der Tierpark Berlin ist halt auch der größte Landschaftsgarten, Park der Tier- und Landschaftsgarten. Europa, ja, genau, ne? 630 Tierarten und 6 Erlebniswelten, das ist jetzt auch so ein neues Konzept, machen sie im Tierpark Berlin auch, ne? Du hast hier dieses Safari-Laden, keine Ahnung was, ne? Haben sie da auch ganz cool gemacht und geil fand ich da, die haben die größte Tropenhalle, die größte Indoor-Regenwaldhalle, so ist es, ich glaube Europas, in der du mit so einer Gondel, also mit so einem kleinen Boot durchfahren kannst, also ist wirklich richtig das ist cool. Schön. Zahlst nochmal 2 Euro für? Sind wir gefahren damals, Tina und ich. Habt ihr gemacht? Ja, ich find's mega cool, vom Ambiente wirklich gut gemacht. Ja, Baumwipfelfahrt empfehlen. In der Truppenhalle, auch sehr, nicht so mein Ding, habe ich aber auch gemacht, also auch mega cool. Also wir haben uns allein, wir waren 5 Stunden in dem Zoo gewesen und davon gefühlte 2,5 Stunden allein in dieser Halle. Du machst dann einen Rundgang, du kommst dann in so einen Affenbereich, wo die Affen frei rumspringen. Ja, also ich fand's wirklich richtig cool. Du bist ja viel besser als die Buchmesse, finde ich. Ich habe wirklich, nachdem ich die Bilder gesehen habe von der Buchmesse, im Internet haben sich Leute schon beschwert, dass es wirklich ätzend war, weil du dich nicht bewegen kannst. Ja, weil es so voll war. Ja, also der Zoo war überraschenderweise auch voll. Als wir da hinkamen an den Eingang, habe ich die Schlange gesehen und dachte so, ein Glück, dass wir Online-Karten bestellt haben. Die wollten alle zur Buchmesse eigentlich. Was macht die Leipziger Buchmesse so beliebt? Und war das schon immer so oder war das jetzt irgendwie besonderer Andrang? Also ich wurde auch gefragt, warum ich zur Buchmesse gehen würde, weil ganz ehrlich, es gibt eigentlich keinen Grund. Alles so an Bücher angucken kannst du im Buchladen. Die Autoren treffen, da stehst du 4 Stunden teilweise an. Das war jetzt schon vor dieser Information, dass so voll wird. Habe ich schon gehört, 4 Stunden, um da ein Autogramm zu kriegen von einem Autor. Ein Verlag interessiert mich. Was erwartet mich Cosplayer? Cosplayer waren gewesen, ganz viele, weil es war parallel und im Preis inbegriffen die Manga Comic Con. Ja, stimmt, waren auch im Zug ganz viele Cosplayer. Ich würde mal sagen, Altersdurchschnitt 16. Oh, so alt schon. Ja, also die ich gesehen habe, die Gruppe, die war sehr jung gewesen. Ja, aber vielleicht ist es für die was. Ansonsten hast du auf der Messe natürlich auch Programm, ne? Da waren so Samurai-Museum aus Berlin war da gewesen. Stark. Warum auch immer, ne? Ja. Um für Mangas zu werben vielleicht. Keine Ahnung, ob die da noch was abgreifen wollten, ja. Nee, also keine Ahnung, warum man da hingeht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also meine Motivation wäre gewesen, um in diese Welt einzutauchen. Und warum gehst du auf eine ITB? Gehe ich nicht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Na, warum geht man auf eine grüne Woche? Will ja keine Kuh und kein Schwein kaufen. Nee, aber also Spezialitäten aus verschiedenen Ländern willst du da sehen. Na, okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Und bei der Buchmesse, ja, weiß nicht, gibt es da spezielle Buchvorstellungen, auf die Leute heißen? Es gibt Lesungen, ne? Leipzig zieht da super mit, weil ganz Leipzig wird zur Buchmesse in dieser Zeit. Wir waren im Hauptbahnhof, der nun schon seit mehreren Jahren neu gebaut ist. Da ist ja ein riesen Kaufhaus drin. Genau. Und da ist unter anderem auch eine Buchhandlung, die man aus so Bahnhofsgebäuden kennt, die Ludwigs, ne? Glaube ich, heißt es. Ja. Und das ist da, der Ludwigs, ich habe noch nicht so einen großen Ludwigs gesehen, also der ist mega groß und dann eben in diesen historischen Bahnhofshallen, ne, mit 7 Meter hohen Decken. Der berühmte Sackbahnhof also, in Leipzig. Ja, wirklich cool. Kopfbahnhof. Ja, ein Kopfbahnhof, genau. Ein Sackbahnhof. Ist unten. Kopfbahnhof, richtig. Ja, Kopfbahnhof. Ja. Nee, also lohnt sich. Ne? Es sind 2 Stunden, 40 Minuten die Fahrt gewesen. Mhm. Über Dessau wohlgemerkt. Wie gesagt, über Karlau ein bisschen länger, wenn es machen würde. Ich finde es aber okay. Endlich mal was los in Dessau. Unsere so Zugfahrt kann ja, ja du, da war nur Durchfahrt. Ja. Ja, ich glaube. Wenn da eine Zugdurchfahrt ist in Dessau, dann steppt da aber der Bär. Da steht einfach eine Blaskapelle steht daneben. Genau. Spielmannszug. Ein Zug, ein Zug. Im Dessauer Kalender ist dann eingetragen, Achtung, Zug aus Leipzig kommt. Genau. Am Sonntag wird es voll. Ja. Nein, ich war letztes Mal vor ein paar Jahren in Leipzig und habe mir die Tram-EM angeguckt. Die Tram-EM? Ja. Ihr erinnert stimmt, euch. Ja, natürlich. Ja. Aber was macht die Tram-EM? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen oder verdrängt. Das ist ein Wettkampf internationaler Verkehrsunternehmen, die ihre Tramfahrer dahin schicken, ihre Straßenbahnfahrer und die duellieren sich dann. Und dann müssen die auf den Schienen gerade fahren oder so. Es gibt verschiedene Spiele, genau. Mit Trambowling, Billard. So, wir haben ja Gleise und du musst versuchen, nicht runterzufahren. Ja, gut, das ist. Nee, du musst zum Beispiel an bestimmten Stellen stehen bleiben. Ja, stimmt. War das da direkt vom Bahnhof dann gewesen? Nee, das war ein Stück weiter rein. Auf dem, da ist so ein großer Platz, wenn du so ein paar Querstraßen. Nach rechts oder nach links? Nein, da siehst du schon. Nee, ich war überrascht, man konnte tatsächlich ja vom Bahnhof zum Zoo laufen, zu Fuß. Okay. 15 Minuten. Und was ich geil fand, wenn du ein Zoo-Ticket hast, dann kannst du es in eine Fahrkarte umwandeln für den Tag. Für eine Tarifstunde, gut. Eine kleine. Fand ich mega. Ist in Berlin nicht so. Nicht? Nee. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil die sagen, okay, Leipziger Zoo hat auch sehr viele internationale Besucher. Könnte auch da sein. Berlin. Ja, Berlin ist natürlich ein Dorf. Ne? Naja, aber ich glaube, Leipzig ist schon so, dass man sagt, ja, wenn du nach Leipzig fährst. Ist das toll der Welt. Dann, du bist ja nur wegen dem Zoo nach Leipzig gefahren. Wer fährt nur wegen dem Tierpark nach Berlin? Ja, aber ich glaube, in Leipzig gibt es schon noch ein bisschen mehr. Ja, na, selbstverständlich. Ja. Was ich übrigens bei dem Zoo noch sehr interessant fand, dass der das Konzept Zoo der Zukunft verfolgt. Das heißt, man ist weg von Gitterstäben. Du hast riesengroße Landschaft. Das ist ja in Berlin auch schon, in den neuen Bereichen sind ja auch schon. Und man wirft ja den Zoos immer vor, dass sie da Tiere quälen und zur Schau stellen. Aber der Leipziger Zoo ist beteiligt an 80 internationalen Zuchtprogrammen und hat seit seiner Gründung 2300 Löwen zum Beispiel hervorgebracht. Mhm. War nicht schlecht. Ach, Highlight, fast vergessen. Das Rüsselhündchen. Ihr müsst euch unbedingt mal ein Rüsselhündchen angucken. Stellt euch einfach eine Ratte vor. Wir haben den Folgentitel gefunden übrigens. Rüsselhündchen. Pass auf, eine Ratte. Ein bisschen größer, doppelt so lange Beine. Ja. Und die Nase ist ein Rüssel. Ja. Und die Augen noch ein bisschen größer. Niedlichkeitsfaktor 200. Also gibt's wirklich, ja? Okay. Oder? Ja, gibt's wirklich. Und ja, der wird wurde jetzt da im Gehege tatsächlich auch beobachtet mit Kamera, weil da ein Forschungsprojekt gerade läuft. Okay. Guckt bei YouTube, Rüsselhündchen, gibt's eine schöne Doku zu. Da sieht man die dann mal auch in ihrem natürlichen Habitat. Ich glaube in Afrika. Wer genug hat von dieser geballten Niedlichkeit, der schaut sich dann ein paar nackte Mulle an. Ja, auch. Ja. Genau. Und das Hauchstier des Nacktmulls, den Axolot. Ja. Ja, Axolotl. Genau. Den muss man sich auch. Axolotl. Ja, Axolotl. Ich weiß, das klingt so behindert. Warum sagt man nicht Axolot? Ist doch. Gute Frage. Tja. Der Axolotl. Fragen. Es gibt mehr Fragen als Antworten. So ja. Ist es. So ist es. So ist es. Ja. Damit schließen wir die Akte. So. Sehr schöner Bericht. 24 Euro. Ich habe mich voll auf deinen Buchmessebericht gefreut und ja. Bin jetzt irgendwie. Ich dachte auf mein Buch von dem Zoobericht. Ja, genau. Dein Tagebuch von dem Zoobericht. Ja, spannend. Leipziger Messe, ich versuche es nochmal im nächsten Anlauf, aber ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen froh vielleicht, dass ich nicht da war. War dann das Positive noch, dass du was anderes erlebt hast? Nee, weil ich glaube, es wäre anstrengend und nicht schön gewesen. Also, ja. Ja. Aber muss dann, glaube ich, mit leben, wenn man dahin will. Genau. Dann noch kurze Preisinformation noch. Zu dem 24 Euro Zoo-Eintritt kommen dann auch nochmal 8,90 Euro für eine Portion Pommes mit zwei Nuggets. Mhm. Zwei Nuggets, also wirklich zwei Nuggets. In Worten zwei. Ja. Zwei. Wenn man eine Bratwurst zugenommen hat, hat man eine Bockwurst bekommen und hat nur 7,90 Euro bezahlt. Ja. Was ich natürlich dann ein Schnäppchen finde, eine Portion Pommes mit relativ Bockwurst. Zu sehen, ja, genau. Mal abgesehen davon, dass man keine Bockwurst mit Pommes isst. Ja, war ja stimmt, auch keine Bockwurst. Das ist eine komische Mischung. Hat ja, mit Kartoffelsalat. Wie eine Bockwurst, sah nur aus wie eine Bockwurst, war aber als Bratwurst deklariert. Deklariert. Echt, naja, Bratwurst und Bockwurst ist ja schon ein Unterschied. Ja, also. Wahrscheinlich war es so ein Laden, so you bring it, we fry it. Genau. Ich habe hier noch Bockwurst, ja komm, hau rein in die Fritteuse, so mal kicken, was dabei rauskommt. Genau, oh Mann. Egal, was du bestellst, Pommes gibt's dazu. Das ist mein einziger Kritikpunkt an den Zoo, die zwei Nuggets sind ein bisschen überteuert. Und mir wurde gesagt, Leipzig ist günstig. Ja. Genau. Nächster Besuch wird übrigens Völkerschlachtdenkmal. Das ist übrigens auch ein Grund, warum. Das fiel mir die ganze Zeit ein, genau. Das ist auch immer ein Anziehungspunkt von Leipzig. Da war ich auch noch nicht, da will ich unbedingt mal hin. Ich habe es nur von der Ferne gesehen aus. Wir sind damals, wir haben so eine Bustour gemacht durch Leipzig, hop on, hop off. So eine Stadtrundfahrt und da ist man nur so dran vorbeigefahren. Aber das war immer noch viel zu weit weg, deswegen will ich da mal hin. Das ist ja krass groß. Das heißt, wenn du viel zu weit weg davon bist, siehst du es halt schon. Genau. Siehst du schon. Genau. Nee, dann sagt also, der Busfahrer, so, da ist das Ding, biegt ab. Genau, da ist das Ding und wenn sie jetzt noch einen halben Tag im Auto fahren, dann sind sie direkt da vor der Tür. Ja, apropos Autofahren, gutes Stichwort. Ja. Ach so? Wollen wir drüber reden? Ja, über das Autofahren? Ja, ach so, die Süddeutsche Zeitung. Ja, und das ist ein total spannendes Thema, weil das hatten wir, ich wurde heute auch in der Firma gefragt, na und worüber redet er heute bei dem Podcast? Da habe ich das auch angesprochen und dann hat einer meiner Chefs sofort die Seite aufgemacht und den Test gemacht. Okay, zum Hintergrund für euch da draußen. Markt berichtet. Ab dem 1.4. ist der Fragenkatalog für die theoretische Prüfung zum Führerschein der verschiedenen Klassen angepasst worden. Es sind ein paar alte Sachen rausgefallen, sind natürlich wieder ein paar neue Sachen hinzugekommen. Und die Süddeutsche Zeitung hat exemplarisch 30 Fragen davon mal extrahiert. Und auf deren Website gibt es da, wie gesagt, jetzt so quasi so ein Fahrquiz. Also ihr könnt einfach mal schauen, ob ihr diese 30 ausgewählten Fragen wirklich fehlerfrei beantworten könnt. Ihr werdet bewertet nach dem aktuellen Punktekatalog, der nach vom Fahrlehrerverband, keine Ahnung. Also ja, irgendjemand, also ihr kennt das ja. Ihr macht die Fahrprüfung, die theoretische Prüfung und dann hast du eine Frage falsch, dann kannst du so und so viele Fehlerpunkte da haben, zwischen 2 und 7 Fehlerpunkte für eine falsche Frage. Und wenn du über ein bestimmtes Punktekontingent hinauskommst, dann bist du eben durchgefallen. Das sind genau 15 Punkte, die du maximal haben darfst. Ah ja, dann hast okay, du bestanden. Okay. Ich habe damals die Führerscheinprüfung gemacht. Ich habe es beim ersten Mal bestanden, sowohl die Theorie als auch die Praxis. Aber ich habe mich jetzt nach all den Jahren tatsächlich schwer getan. Also ich sage immer, meine Mutti hat kein dummes Kind zur Welt gebracht und normalerweise kann man sich das irgendwie herleiten. Und die Fragen sind schon ziemlich idiotensicher irgendwie formuliert, dachte ich. aber ich habe, wie gesagt, da meine Schwierigkeiten gehabt und ich mache keinen Hehl daraus. Ich hatte 7 falsche Fragen von den 30. Okay, es war damals hier vor ein paar Tagen. Es war schon 22.30 Uhr das abends. Ich war relativ müde und ich habe mir da so einen Spaß daraus gemacht und wollte relativ schnell damit durch, damit ich danach dann noch irgendwie einen Blick in meine Lieblingsserien werfen und mich dann zur Ruhe betten kann. Mir also nicht die Zeit dafür genommen, die man als normaler Fahrprüfling dann wohl sich nehmen würde. Na, jedenfalls irgendwie 7 Fragen falsch beantwortet mit 22 Fehlerpunkten. Schlabunsen, der Marc ist durchgefallen. Gratulation, Marc. Und das hast du jetzt so öffentlich bekannt gegeben, dass wir wahrscheinlich morgen bei dir vorbeikommen und den Führerschein entwenden werden. Ja, lass sie ruhig kommen. Bis dahin habe ich trainiert. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch, Marc. Nein. Wir können uns die Hände reichen, weil ich habe auch 7 Fragen falsch beantwortet und habe 26 Fehlerpunkte. Egal. Und René wolltest du auch noch machen, aber du hast es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, ich habe andere Hausaufgaben gemacht. Ja, okay, das stimmt. Ich hole es auf jeden Fall nach und werde es in der nächsten Sendung nachreisen. Ja, und ich kann es ja verraten, mein einer Chef, der ist heute auch dann mit, wir haben es zusammen gemacht. Und der ist jetzt zu Fuß nach Hause gegangen. Und wir haben festgestellt, genau nach der 7. falschen Frage haben wir dann auch abgebrochen. Ja, und der Hintergrund ist, es gab ja vor kurzem die Meldung, dass sozusagen jeder Zweite in Deutschland durch die Führerscheinprüfung fällt, durch die theoretische. Ne? Ja. Du meinst, dass jeder Zweite theoretisch durch die Führerscheinprüfung fällt? Ich muss es korrigieren, es ist nicht deutschlandweit, sondern in Berlin und Sachsen-Anhalt ist es so. Wie? Jede zweite Person fällt durch die Theorieprüfung. Bundesweit sind es 45%. Was auch nicht wenig ist. Richtig. Also ich muss zugeben, ich bin auch durch die theoretische Prüfung gefallen. Ich wusste nicht, dass da noch ein zweiter Zettel ist. Der Rückseite steht auch noch was. Ja, also in Klasse B, die wir ja gemacht haben, ne, die Standard-Autoführerschein scheitern die 37%. Die alte Klasse 3 für PKW bis 3,5 Tonnen. Ja, genau. Früher war es Klasse 3 mit ein bisschen mehr. Heute ist meist nur Klasse B. B mit ein bisschen weniger, und genau. Klassenübergreifend sind 41% 2024 in der Theorieprüfung durchgefallen. Also es ist schon heftig. 41. Und aber interessant ist, 18-Jährige schneiden deutlich besser ab. Und ich dachte schon, ich bin doof. Naja, und Marc hat es auch schon gesagt, man darf natürlich nicht vergessen, wir haben das jetzt einfach mal aus Spaß, aber mich hat es auch interessiert, mal spontan gemacht, aber wir erinnern uns ja an unsere Zeit der Führerscheinprüfung. Wir haben wochenlang diese Fragebögen hoch und runter angekreuzt und gelernt. Also wir hatten natürlich auch einen ganz anderen Kontext. Und heute haben die Leute eigentlich eine App, die sie von früh bis abends durchklicken mit diesen Fragen. Ne? Ja. So ist es ja heute. Von daher finde ich es schon krass, dass die so eine hohe Durchfallquote haben. Das ist schon heftig, ne? Die Jungen von heute, mit denen ist nicht mehr anzufangen. Ja. Alles nur noch bewegliche Straßensperren. Aber ich glaube, die Wichtigkeit vom Führerschein können wir hier in der Stadt sowieso nicht bewerten, weil ich glaube, in Berlin ohne Führerschein kein Problem. Na, in der Stadt, ja, ist ja schwierig. Aber im ländlichen Bereich ohne Führerschein bist du aufgeschmissen. Genau. Ja. Und zu diesem Online-Quiz, was wir gemacht haben, bei, was war das, SZ Online, ne? Süddeutsche Zeitung, genau. SZ Online, ja. Da stand dann nach meinem Test, dass 38% der User nur bestanden hätten. Das ist so die Quote bei diesem Test, den wir gemacht haben. Also, ich sag doch, wir können kleinere keine Straßen Ausnahme. Bauen und weniger Autos produzieren. Ja, wir fahren eh bald autonom, brauchen gar nicht mehr lenken. Dann brauchen wir keinen Führerschein. Die Frage ist, ob macht das der Computer. Ja, aber trotzdem bitte weniger Autos. Ja, viel weniger Autos. Übrigens, ein Auto wird doch nicht gefahren, sondern geführt. Das heißt, bei dem E-Auto mit den ganzen Assistenten haut es dann sogar wieder hin. Habe ich einen Führerschein oder eine Fahrerlaubnis? Du hast eine Fahrerlaubnis. Keine Ahnung, habe ich jetzt einfach behauptet. Und passend zum Thema, 1. April, Marc hat es auch schon gesagt, ne, neue Fragen. Und was ist auch neu? Es läuft jetzt eine Testphase, dass man Fahrzeugpapiere und Führerschein digital per App nutzen kann. Das heißt, du kannst bei der Verkehrskontrolle einfach dein Handy abgeben. Die App dann sagen, gib mir deine Mailadresse oder gib mir dein Snapchat, ich schick's dir rüber, sagst du zu den Polizisten. Also, das finde ich schon eine geile Sache, ne? Also wenn das geht, dann brauchst du deinen Führerschein nicht immer mitführen, sondern zeigst einfach die App vor. Das finde ich schon sehr innovativ und wird eigentlich auch höchste Zeit. Ich meine, wir haben zu Corona-Zeiten immer alles digital vorgezeigt. Warum nicht auch den Führerschein und die Fahrzeugpapiere? Ne? Ja. Genau, Testphase läuft jetzt. Ich bin gespannt. Ich werde es mal beobachten. Vielleicht lege ich mir das auch zu. Mal gucken. Ja, ich wäre auch dabei. Ja, siehst du? Sag mal, was Gutes. Digitalisierung. Ja, ne? Nee. Also mein Stichwort. Hör mal auf, hier rum. Digitalisierung. Achtung. Ich war ja, in Berlin unterwegs. Ah. Und zwar war ich in Lichtenberg. Ja. Im Stadtbad Lichtenberg. Das ja geschlossen ist und so ein altes Ding AKA ist. AKA, ne? Hubertusbad. Ja. Ich würde jetzt gerade Marc fragen, ob er da schwimmen gelernt hat, aber nee. Geht ja nicht. Eher nicht. Hingekommen. Nee, er soll eine Schwimmhalle sein, in der ziemlich viele Menschen in Berlin, in Ostberlin. Ertrunken sind. Ihr wisst, Ostberlin gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Mhm. Schwimmen gelernt haben. Okay. Nee, das Hubertusbad oder Stadtbad Lichtenberg hat ja diese Ausstellung Stadtbad Reloaded. Ich bin so über Insta darauf aufmerksam geworden. Mhm. Lost Place mit Kunst. Genau, weil das ist geschlossen und das ist so ein altes Bad, ne? Was? Fast 100 Jahre altes Bad. Ja. Mega Ding. Jetzt habe ich eine traurige Nachricht. Das hat leider Wasserschaden. Nee, also Dachschaden. Es ist tatsächlich so, als Schwimmbad wird das nicht mehr genutzt werden. Der Aufwand, das wieder als Schwimmbad zu betreiben, ist viel zu groß. Ja. Es sind zwei große Schwimmbecken und die Ausstellung, die da durchging, Kostenpunkt 20 Euro oder irgendwas, bin ich ganz sicher, ist seit Ende März leider vorbei. Aber sie kommt im Oktober zurück und ich kann es euch wirklich nur, ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil es ist total geil. Also die Ausstellung an sich finde ich jetzt nicht so cool. Also nichts gegen den Künstler. Mich hat es noch nicht so abgeholt. In dem Stadtbad sind 150 Bilderrahmen verteilt, digitale, wo irgendwelche Kunst 3D-Renderings oder irgend sowas drauf laufen. Du kannst dich im Stadtbad frei bewegen, also in der einen Etage. Hast also die Wahl zwischen, ich gucke mir das eine Schwimmbecken an oder das andere Schwimmbecken. Ohne in Wasser. In einem Schwimmbecken ist so, ja, ist kein Wasser drin. Mhm. Ist eine Lichtinstallation auf dem Boden. Da läuft Musik, ist ganz cool. Und dann so diese Streifen, die auf dem Boden sind, LED-Streifen. Mhm. Dann fahren die so durch, machen ein schönes Muster. Oh. Ist ganz witzig. Aber viel interessanter finde ich, wie dieses Schwimmbad gemacht ist, weil du hast im Prinzip zwei Etagen außenrum, also wie so eine Empore. Und auf den Etagen sind die Umkleidekabinen. Also du hast unten, um das kann man sich gar nicht vorstellen, aber um das Schwimmbecken rum sind Umkleidekabinen. Das heißt, du hast am Beckenrand so 1,50 Meter, 2 Meter vielleicht Platz und dann ist da eine Holzwand und da ist ein Guckloch drin. Kennst du so? Ich kenne das genau so. Krass. Stadtbad Steglitz. Eine viel, viel kleinere Nummer, aber quasi dieselbe Geschichte. Ja. Auch ein altes, mindestens 100 Jahre altes Stadtbad von früher, wurde Investor gesucht, hat sich jemand gefunden, hat versucht, das wieder aufzubauen, wollte wieder ein Bad draus machen, ist nichts geworden, Gelder irgendwie nicht, bla bla bla. Dann Kunstinstallation, elektronische Musik, hier der Q von Tangerine Dream. Hat dort irgendwie gespielt, da war ich mal mit Tina, haben wir uns das angehört. Das war auch, also elektronische Musik war okay, aber genau wie du war ich eben hauptsächlich fasziniert davon, dass man dieses ganze Gebäudekomplex mal wieder begehen konnte. Ja. Also genau alles, das, was du auch gesagt hast, nur eben sehr, sehr viel kleiner, aber trotzdem geil. Ja, also es war wohl damals total modern mit diesen Umkleidekabinen, dass sie so am Becken direkt sind, weil man wollte einfach den Leuten ermöglichen, da relativ schnell da irgendwie hinzukommen. In dem zweiten Schwimmbecken haben sie den Boden zugemacht und haben sie quasi einen Parkettboden reingelegt, dass du also quasi da, wo dann mal der Pool gewesen ist oder das Becken gewesen ist, da drauf läufst und hast aber am Links so Glasstreifen, dass du eigentlich ins Becken reingucken kannst. Ja. Aber für so eine Kunstinstallation richtig geil, natürlich so ein Ort, oder? Ja, total. Ist ja ausgefallen auf jeden Fall. Total, ja. Und ich glaube auch, das hängt damit zusammen, dass dieses Stadtbad gehört der Stadt, was schon mal cool ist. Ne? Es steht unter Denkmalschutz. Der Stadt oder dem Bezirk? Der Stadt, okay. Steht unter Denkmalschutz. Mhm. Das heißt, das Ding kann nicht abgerissen werden. Es ist einfach ein Gebäude, was da steht und was jetzt irgendwie sinnvoll genutzt werden muss und von daher optimal, das bringt Geld in die Kasse. Es ist wirklich schön anzusehen. Mhm. Und was ich noch viel cooler finde, die Idee, dass dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden für Bürgerinitiativen. Also das heißt, wenn Bürger sich, Bürgerinitiative klingt immer so radikal. Nee, also wenn im Rahmen von Bürgerbeteiligung man einen Ort braucht, kann dieser Raum dafür genutzt werden. Der ist genau für sowas angedacht. Da bist du jetzt nicht in der Schwimmhalle, sondern in irgendwelchen Seitenräumen, die es da noch gibt. Die sind so büromäßig eingerichtet. Interessant fand ich auch, du hast den Duschkabinenbereich, konntest du auch begehen. Und da ist es so gewesen, dass jede Kabine eine einzelne Tür hatte. Also du hast eine Tür, gehst rein, eine Duschecke. Und in manchen hattest du sogar eine Badewanne. In einem Schwimmbad eine Badewanne. Verrückt. Ja. Genau. Ja, die Badekultur war ja damals auch eine andere. Du darfst ja nicht vergessen, irgendwie das Klo auf halber Treppe in Berlin, in den Mietskasernen und sowas wie ein eigenes Badezimmer hattest du damals in der Wohnung nicht. Stimmt, vielleicht war das, weil du hast ganz komisch ist, du hast an dem Becken direkt, hast du Zugänge zu duschen, so wie man es kennt. Du gehst an dem Becken durch so eine schmale, durch so einen schmalen Gang und bist sofort in der Dusche. Ja. Und dann hatten sie aber auch etwas abgelegener, diese getrennten Duschkabinen und Badekabinen. Ja, ja. Aber du hast recht, vielleicht ist genau das der Hintergrund. Ja. In dem Zusammenhang bin ich aufs älteste Schwimmbad in Berlin, älteste Freibad in Berlin gestoßen. Freibad? Ja, und? Okay. Weißt du es? Nein. Sag mal einen Bezirk? Kaulsdorf. Das Wernerbad? Ja. Ja, siehst du? Das hätte ich nicht gedacht. Also hätte ich auch nicht gedacht. In Kaulsdorf das Wernerbad ist 1905 als Freibad eröffnet worden. Ja, war ich als Kind ganz oft schwimmen. Weil Kaulsdorf ist ja im Prinzip, ich wusste gar nicht, dass das schon Berlin war damals. Doch. Dass das schon Kaulsdorf Leute ist noch Berlin. Haben. Und ich war als Kind schon im Wernerbad und ich bin keine 100 auch. Jahre alt. Ja, aber leider ist ich schon glaube, lange es ist zu. Dicht, ne? Schon lange, ja. Was ist da jetzt am Zweck gemacht? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja. Aber krass. Ja, auf jeden Fall, ich kann euch sehr empfehlen, im Oktober, wenn wir dran denken, sagen wir nochmal Bescheid, guckt euch das unbedingt an und im Oktober ist sogar noch besser, weil es da ist draußen dunkel. Du hast nämlich dieses Lost Place Feeling kommt natürlich dann noch geiler rüber, wenn du nicht beim Tarkan, die haben riesig große Fenster in diesem Schwimmbad, wenn da halt, die haben nicht so gruselig Licht installiert. Ja, also es, ja. Ich wette, im Dunkeln, mega. Ah, cool. Ja, schreib es jetzt mal auf, dann können wir das im Herbst nochmal. Wir werden uns nochmal drauf beziehen. Ja. Machen wir. Ja. Dann droppen wir das im Herbst nochmal. Genau. Cool. Schöne Sache. Marc. Ja. Du hattest da auch ein Thema für uns, was wir unbedingt besprechen sollten. Musik. Musik. Oh, jetzt nach Kunst geht's in die Musik. Wir bleiben im Bereich der schönen Künste. Ja. Musik. Also, mich hätte interessiert, mit welcher Musik ihr so aufgewachsen seid, was euch davon so geprägt hat. Habt ihr aus eurer Jugendzeit, vielleicht auch aus der Kinderzeit, irgendwas mitgenommen, was euch bis heute irgendwie so bewegt? Seid ihr da einer bestimmten Richtung irgendwie treu geblieben? Oder gab es da einschneidende Erlebnisse denn in eurer Jugendzeit, gerade im Bereich der Pubertät? Prägt man sich ja irgendwie diesbezüglich erst. Also ich fange da gerne mal an, also sag euch, was ich mir da so vorstelle. Also ich bin ja einige Jahre irgendwie bei meiner Oma gewesen, bin da aufgewachsen und die hörte eben gerne mal das klingende Sonntagsrätsel im Radio mit Hans Rosenthal. Auch ein Schwimmbad in Berlin, Schöneberg, das Rosenthal, Hans Rosenthal Schwimmbad. Okay. Also, ja. Okay. Rate mal mit Rosenthal, genau. Rate mal und vor allen Dingen Dalli. Hm. Das war ja damals ein Straßenfeger. Noch in Schwarz-Weiß, zumindest auf unserem Fernseher. Fehlte die Farbe noch, ja. Und das war immer toll. Wenn Dalli lief, dann waren die Straßen aber wirklich leer. Hast du Dalli aktiv gesehen? Ja, ja. Na, krass. Das habe ich noch richtig live gesehen. Also für mich war das so Elternzeug. Also ich weiß auch, ich habe das auch gehört. Gut, bei uns war es jetzt noch eine andere Nummer, weil Dalli lief im Westradio? Das war, im zweiten deutschen Fernsehen. Ja, durften wir offiziell ja gar nicht gucken, aber mir ist es durchaus ein Begriff. Rate mal mit Rosenthal. Wenn man nicht gerade im Tal der Ahnungslosen irgendwie gelebt hat. Genau. In der DDR, dann konnte man es ja überall empfangen. Mhm. Da hat der Westen ja gesorgt. Naja, egal. Na, jedenfalls irgendwie, der machte auch eine Radiosendung irgendwie in Berliner Radio und ich glaube, das war relativ schlagergeschwängert. Von meiner elterlichen Seite, sprich von meiner Mutter, habe ich dann eigentlich die Charts viel rauf und runter gehört. Das hieß Roberto Blanco, Roland Kaiser, Peter Maffay, Creedence Clearwater Revival, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen durch die Bank weg, aber was mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, war eben vor allen Dingen so Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt zeigst du mich wieder mit so einer Plauze, wie ich hier einfläht. Nein, deine Plauze sieht man gar nicht. Du hast doch gar keinen. Ich wollte ja auch eigentlich an dem Tisch sitzen und hier nicht auf der Couch irgendwie rumfläzen. Aber egal. Soll eine gemütliche Sendung sein. Ja, genau, gemütlich. Also es sollte für die Hörer gemütlich sein. Ja, das ist es hoffentlich. Uns geht es dabei überhaupt nicht. Richtig. Ja, ich wollte ja auch nicht hier ablenken, erzähl ruhig weiter. Ja, ja, das ist genau das Ding. Das muss ich dir mal zugucken, was du da machst und sehe mich denn da selber auf dem Bildschirm. Das bringt mich natürlich aus dem Konzept. Dann film ich halt nur mich. Du hast also leidenschaftlich gern Hans Rosenthal gehört. Also den konnte man nicht hören, der hat es ja nur moderiert. Der hat es nur moderiert. Hat er nur Schlager oder hat er auch irgendwas anderes von sich gegeben? Ach, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber das ist ja wie gesagt auch nur so der Anfang. Und davon ist davon irgendwas hängen geblieben? Ja, höchstens die Namen, die aus der Schlagerwelt. Ah ja, genau, meine Oma hörte denn deutsche Volksmusik. Da gab es so Sendungen wie Die Musi kommt mit Marianne und Margot Hellwig. Mhm. Hellwig, keine Ahnung, wie die hießen. Und dann mit Heinz Schenk, Der blaue Bock. Das Wer war, glaube ich, nicht. Auch hauptsächlich so eine volkstümliche Veranstaltung. Mhm. Das hier so Florian Silberrücken, ach nee, der heißt ja so Silbereisen. Ja. Florian Silbereisen und so, wenn die da Volksmusik irgendwie spielen, ich glaube, das ist dann auch so halb so eine Schlagerveranstaltung. Sowas gab es dann eben irgendwie damals schon. Naja, damit bin ich so aufgewachsen. Aber was mich geprägt hat, oder wo dann mein eigener Musikgeschmack so durchkam, war dann so Anfang vielleicht Mitte der 80er, da bin ich dann irgendwie über Depeche Mode gestolpert worden und das hat mich tatsächlich bis heute geprägt. Also alles, was irgendwie so elektronische Musik ist, um es mal jetzt Kraftwerk. Ganz breit zu fassen. Und da dürft ihr jetzt gerne mal einsteigen und ich ergänze dann. Also Hans Rosenthal war mir ja, wie gesagt, da war ich zu jung für, aber Formel 1 war dann die Zeit, in der ich den Zugang zur Musik übers Fernsehen bekommen habe. Formel 1 natürlich. Formel 1 mit, ich weiß seinen Namen gar nicht, Kai Böcking. Kai Böcking. Dann gab es noch eine Stefanie hatten wir noch, dann hatten wir noch Ingolf Lück. Mhm. Ja, aber das war alles später und dann gab es doch davor schon Sendungen, wie hießen denn die, wo Live-Auftritte waren. Achso, also, Disco. Das ist Ilja Richter. Und genau. Natürlich die ZDF-Hitparade. Okay, Dieter Thomas Heck. Die ZDF-Hitparade habe ich gerade noch so mitbekommen. Also da ging es los, dass man abends dann noch so lange wach bleiben durfte, um das mit anzuschauen. Ja. Aber wie gesagt, dann so Jugendzeit war aber natürlich Formel 1. Ja, und in den 90ern, glaube ich, dann Top of the Pops war sehr. Ja, aber da war ich schon mal. Naja, da gab es ja dann schon MTV. Ja, genau. Und Viva. Also die prägende Phase. Oder der Beginn des Zugangs zu Musik war bei mir auch in den 80ern mit Formel 1 gewesen. Das ganze Programm da, Milli Vanilli, obwohl das ist schon so Anfang der 90er gewesen, ne? Milli Vanilli? Weiß ich nicht, aber ich hatte auch gesagt, Ende der 80er vielleicht, ich weiß nicht genau. Aber Marc hat ja gesagt, er hat dann auch so seine Sachen im Radio gehört, ne? Habt ihr oder hast du auch viel Radio gehört früher? Nee, ich hatte ein Tonbandgerät von meinen Eltern bekommen mit ganz vielen Tonbändern, also wirklich noch zwei Spulen. Die eine kommt links rauf, dann fädelst du durch den Tonkopf durch und dann in die leere Spule einhaken. Ja. Und die haben nämlich damals, das war ja in unserer Zeit so gang und gäbe auch noch, vom Radio mit aufgenommen. Und da hatten sich meine Eltern halt so Thementonbänder dann gemacht. Das eine war Bee Gees, das andere war alles, was so in den 60ern im Radio lief. Das heißt, ich bin mit 60er-Jahre Musik groß geworden. Ja. Und am Kassettenrekorder habe ich dann natürlich auch mit aufgenommen. Ne? Dann saß man immer davor, auch. Der Radiomoderator hat gesagt, machten sie heute ja nicht mehr so. Habe ich noch ein paar alte nicht Bänder? Nicht mit Mikrofon, nein. Direkt vom Hat nicht jeder noch alte Bänder von damals? Hab alte Audiokassetten? Auch weggeworfen. Das ist wie Bücher verbrennen, sowas macht man nicht. Ja, ich weiß, schade ums Magnet. Ich hatte auch Videokassetten, wo ich von MTV die Videos aufgenommen habe. Das habe ich auch gemacht. Ach, Videobänder sogar noch. Aber ja, stimmt. Kassettenrekorder. Tonband hatte ich, glaube ich, nicht mehr. Aber ich hatte sogar ein Doppeldeck. Also, ich glaube, die waren alle Doppeldeck. Dass du überspielen konntest. Ja, genau. Da konnte man sogar noch überspielen. Oh, das war dann. In der Anfangszeit war das viel zu teuer mit den Doppeldecks. Später war das dann Usus. Dann haben sie es extra so gebaut, dass man überspielen konnte. Und dann gab es auch so ganz spezielle Geräte, wo du dann irgendwie spulen konntest. Und dann gab es dann noch eine Extra-Taste. Von Yamaha gab es irgendwie so ein Gerät, war auch scheiße teuer. Ein Kumpel von mir hatte das für extra Schnellspulen. Ja, stimmt. Stimmt, das gab es dann irgendwann, ne? Dass man schneller überspielen konnte. Ja, nee, nicht überspielen, erstmal nur spulen. Aber hier dieses Super-Dubbing, das meinst du? Also, dass man dann überspielen konnte von einer Kassette in eine andere, auf eine andere, aber nicht in Originalgeschwindigkeit, sondern auch das in doppelter Geschwindigkeit. Ja. Und irre. Könnt ihr euch noch entsinnen, aber das ist jetzt, hat schon gar nicht mit Musik unbedingt zu tun, aber im Kassettenrekorder. Es gab damals Fernsehsendungen, so eine Computersendung, und die haben über Austauschlücke. Nee, die haben abgespielt und du konntest mit dem Kassettenrekorder Ton aufnehmen und dieser Ton war ein Computerprogramm, was du mit einem Computer, der einen Kassettendeck hatte, weil es nur eine Tonfolge ist. Das heißt, du konntest einfach die Tonfolge aufnehmen. Mhm. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass man Daten über Ton überträgt. Naja. Doch. Macht man heutzutage nicht mehr. Das Fax oder das Telefonmodem. Die funktionieren nach dem selben Prinzip. Ja, aber heutzutage ist da ein Deckel drauf und man hört nichts mehr. Weil es auf die Art und Weise auch nicht mehr gemacht wurde. Aber interessant ist halt. Ja, das Faxgerät. Ja. Du hast wirklich vorm Fernseher gesessen, konntest du sogar mit dem Mikrofon aufnehmen, wenn du wolltest. Also hast einfach, weil du hattest ja keine direkte Verbindung vom Fernseher auf Kassette aufzunehmen. Ja. Heinz, ich rede mit dir. Leg doch mal das Telefon beiseite. Lass mich doch in Ruhe. Ja, genau. Lass mich doch in Ruhe. Ich krieg gerade einen Fax. Ja, und was ich auch hatte, ich hatte irgendwann mal, ich glaube, es war von holländischen Besuch, hatte ich so ein Mikro bekommen, was irgendwie auf Radiofrequenzen senden konnte. Und dann habe ich sozusagen meinen eigenen Radiosender gemacht. Das war auch geil. Stefan hat damals schon. Habe ich dann immer die Kassetten abgespielt und dann sozusagen reingesprochen, ja. 100,6 war ein sehr beliebter Sender damals. Den kennst du ja auch noch, ne? Von Georg Gaffron. Ja. Ist ja auch ein Begriff. Und das habe ich dann immer nachgespielt. 100,6 war bei uns. Wir hatten so eine alte Radioanlage und da musste man bis zum Anschlag drehen im UKW und dann noch ein Stück weiter und dann kam 100,6. Aber nicht abbrechen. Und apropos, da hatte ich dir neulich ein Foto geschickt. Habe ich gesehen, Andreas Dorfmann. Ach, du hast mir das geschickt. Ich habe in mein Handy geguckt und in meine Fotos. Der lädt die ja gleich runter. Ja. Und da hast du erkannt? Andreas Dorfmann. Ja, natürlich habe ich die erkannt. Die alten Zeiten. Ja. Andreas Dorfmann und Kalle Jeneke. Ich erinnere mich noch. Sagt dir gar nichts. Mein bester Kumpel hat mich mal im Fernsehsender besucht. Ja. Und Andreas Dorfmann, Radiomoderator und Wetterfrosch, hat damals bei 1A Fernsehen das Wetter gemacht, sitzt mit dem Stuhl vorm Studio. Und ich sage zu meinem Kumpel, komm, ich zeig dir mal Studio. Und er sieht Andreas Dorfmann da sitzen und sagt, und Sie sind Security? Ne, wirklich in voller Überzeugung, weil er überzeugt war. Und hat er mitgespielt? Er hat gesagt, ja. Und dann sind wir ins Studio, haben das Studio angeguckt und habe ich gesagt, ey, das war der Moderator. Ja, siehst du, so schreibt das Leben Geschichten, ja. Andreas Dorfmann, ja, leider tot, ne? Früh gestorben. Andreas Dorfmann? Ach nee, ich habe ihn verwechselt, sorry. Den ich haben mit dem 1. Habt ihr gerade ein Foto geschickt? Ich wiederbelebe ihn. Der ist doch nicht tot. Nein, ich habe ihn verwechselt mit einem Fernsehmoderator von 1A, dem er sehr ähnlich sieht. Und wie hieß er? Habe ich den Namen jetzt vergessen. Andreas Dorfmann. Okay. Nein, ich weiß es nicht. Nee. Das hätte ich den richtigen Namen. Oh Mann, jetzt habe ich schon Schreck gekriegt. Stimmt. Das war doch keine Aufzeichnung. Andreas Dorfmann hat übrigens auch Gerlinde Jeneke den Weg ins Fernsehen geebnet. Ja. Da kann mir auch ein sehr lustige Story erinnern mit dir. Aber egal, wir wollten nämlich bei der Musik bleiben. Genau, Musik. Also meine erste Audiokassette kann ich mich erinnern, das war von Kylie Minogue, eine Kassette. Habe ich sehr gern gehört. Ach je, also die alten Alben von ja, Kylie, wo? Das Jason, war ja furchtbar. Jason Donovan. Ja, das bekannt aus der Fernsehserie Neighbors, hast du die jemals gesehen? Nein, aber ich weiß, dass es das gab. Das ist amerikanische Serie gewesen. Australische. Kylie Minogue ist Australien. Ja. Genau, und ich weiß gar nicht, ob sie als Musiker ins Fernsehen gegangen sind, um ihre Musikkarriere anzukurbeln oder ob sie im Fernsehen berühmt wurden und dann Musik gemacht haben. Letzteres, glaube ich, war es. Ah, okay, weil ich kann mich entsinnen, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, die Sängerin, wie hieß sie, diese junge Janet Biedermann, ja. Die war ja wohl vorher schon Sängerin und hat wohl zielstrebig, so habe ich mal gehört, das Fernsehen als Boost für ihre Musikkarriere genommen. Funktioniert. Hat offenbar funktioniert, aber alle denken, sie hat danach erst angefangen mit Musik. Ja, sollen sie doch denken. Ne? Ja, und natürlich, also meine Musik ist auf jeden Fall die Zeit der 90er Jahre. Yes, muss ich sagen. Techno. Nee, ich glaube ja. Ja, Techno bedingt, aber so, ich finde halt, du hast ja heutzutage noch viele Radiosender, die viele 90er spielen und das finde ich sehr cool, weil das ist halt noch andere Musik als heute. Ne? Heute hast du natürlich viel Musik, wo 90er drinstecken, weil es einfach gecovert ist oder irgendwie irgendwelche Töne oder Rhythmen neu gemacht wurden. Ja, furchtbar. Genau, ne? Also denkt man immer, haben die keine eigenen Ideen, obwohl die schon, ich meine, was im Radio kommt, ist ja schon meistens so ein bisschen alltagstauglich, ne? Man gewöhnt sich dran an die Musik, aber nee, also ja. Ach übrigens, wir wollen mal nicht vergessen, dass wir alle Neue Deutsche Welle gehört haben. Ja, das gehört natürlich auch das dazu. Das höre ich heute noch. Ja. Und teils mit wachsender Begeisterung. Also man schnappt sich denn tatsächlich ein paar Interpreten von damals. Also, was weiß ich, wie Hubert K. und Joachim Witz und Trio und Annette Humpe und Inga Humpe etc. Wie sie alle hießen, extra breit. Und hört sich denn wirklich mal nicht nur die Songs aus dem Mainstream an, die Charts rauf und runter liefen, sondern mal die ganzen Alben. Genau. Und stellt dabei so manches musikalisches Kleinod irgendwie fest. Ja, kennst du noch Klaus und Klaus? Oh Gott. Ja, das hat mit Neue Deutsche Welle so gar nichts zu tun. Weiß ich. Habe ich auch nicht behauptet. aber es ist ja auch ein, so spontan ein, das Thema wechseln. Nö, ich es Klaus geht ja, und Klaus, das Musik. Immer, es geht ja um Musik, genau, und ich habe so überlegt, was fällt mir noch so ein? Moment. Kenn ich von damals? Ja, aber Klaus und Klaus. Der Eiermann. An der Nordseeküste. Okay, dann war das, mir doch bitte nicht mehr auf die Lippe, haut mir doch bitte nicht mehr auf den Mund, denn das ist ungesund. Das war dann auch Klaus und Klaus, ne? Das kann ich gar nicht sagen. Nee, kenne ich auch nicht. Ein Pferd auf dem Flur. Ja, stimmt, ein Pferd auf dem Flur gibt es auch noch, aber richtig? Ganz ehrlich, du solltest dich jetzt hier nicht outen. Man könnte schnell Rückschlüsse darauf ziehen, womit du musikalisch deine Freizeit verbringst. Nein. Also das sind einfach nur Gedanken. Und René, wir kennen natürlich auch Helga Hahnemann. Kenne ich nicht, aber ja. Doch, natürlich kennst du die. Ich kenne sie, aber sie hat auch viel Musik gemacht. Ja, sie ist ein Begriff, aber ich hab von der nichts auf dem Schirm. Nee. Ja, Stefan, sing mal vor. Sing ist nicht, aber warte mal. Das bekannteste von ihr ist doch, jetzt kommt der Süße oder so. Wie heißt es? Kennst du das? Jetzt kommt mein Süßer. Genau, richtig, das Ding. Kennst du das? Ja, ich habe also hab Kessel Buntes auch gesehen. Ja, das ist natürlich. Ich habe als Kind ja keine Finger in den Ohren gehabt. Also, nein, natürlich. Ich hab ja. Also, gesagt, aber was war denn deine Musik? Was hast du für Musikkassetten gehabt? Was ich für Musikkassetten? Ja, außer Kylie Minogue. Nein, ich habe. Und Danny Minogue. Also, wir fangen mal an vor den 20ern. Vor den 20ern? Ja, bevor du 20 warst. Ich mich nicht so richtig dran Alf erinnern. Alf und Benjamin Blümchen wahrscheinlich nur. Na, Alf-Kassetten hatten doch alle irgendwie, ne? Alf war doch total. Ich hatte gar keine Zeit zum Musik hören. Doch, Alf, er hatte Alf nur Hörspiele gehörte gehört. Dazu? Nee, ach, da war ich überhaupt Alf nicht. Alf hat doch auch gesungen. Ja. Hallo Alf, hier kommt Ronda, hier ist Ronda. Genau. Hallo Alf, hier ist Ronda. Sehr gut. Ja, kennst du noch? Nein. Was, kennst du nicht? Nein. Aber Alf weißt du, wer das war. Ja. Tommy Pieper, genau. Ja. Leider tot. Ja, leider tot. Wirklich? Ja. Ich glaube übrigens, der Moderator, ich meine Jütemann oder so, Andreas Jütemann, ich werde es in Erfahrung bringen. Ja. Hausaufgabe. Ja. Genau. Nee, also wie gesagt, ich habe da jetzt nichts, ich habe immer aus dem Radio ein bisschen was aufgenommen, was ich cool fand. So habe ich meine Kassette gestartet. So Mainstream-Popper. Ja, bin ich heute noch. Ich höre heute viel Radio. Okay. Ja. Ja, gibt solche und solche. René, was willst du machen? Ja. Ist doch kein Problem, wir haben noch andere Freunde. Also meine Zeit war Wolfgang Petri und Matthias Reim. Okay, das ist okay. Wolle Petri. Ja. Geil. Aber Matthias Reim, mit dem kann ich nicht so viel anfangen, aber Wolfgang Petri. Doch, Matthias Reim war auch bei mir, ja, fand ich auch gut. Ja. Also in der Zeit, ich überlege gerade, da war ich um die 14, glaube ich, als Matthias Reim hier Verdammt, ich lieb dich rausgebracht hat. Ja, aber abseits davon waren wirklich keine Knaller dabei. Dann kannst du auch Nino oder Angelo hören. Ja, habe ich auch gehört. Rivalen der Rennbahn. Schöner Song. Hört Peter Maffay, hört sehr viel Roland Kaiser. Und ja, wenn Roland ihr Nerven Kaiser habt, hört Micky Krause. Na, ja, Roland Kaiser, bin ich bei dir. Ja. Roland Kaiser, Hut ab, ne? Das Bild da draußen in der Welt bröckelt. Ja, aber also und Roland Kaiser muss man ja auch immer sagen, wenn du so siehst, der gibt ich weiß nicht, wie alt ist der? Der war Roland tot. Kaiser? Ja. 508, glaube ich. Ja, ne? Der und der macht Konzerte noch, also. Aber ja, Stefan, das der war schon wirklich irre. Mal tot, oder? Der ich hatte eine, keine der Ahnung. Hatte, der ist nicht sein Herz. Ich glaube, also der hatte eine ganz schwer erkrankt, ja. Ja. Und ich habe ein bisschen was von dem gelesen, aber so Interviews. Die Musik und so, kennt man definitiv. Und ich war überrascht, guter Mann. Ja, ja, absolut. Ja. Können wir mal auf ein Konzert gehen, wenn du willst? Ja. Es gibt viele, die genauso lange dabei sind wie Roland Kaiser, ja. Sie hier in der Howard Carpendale, Vicky Leandros, ja, etc. und so weiter. Aber der Roland, der hält echt die Fahne das so weit nach oben. Udo Jürgens haben wir auch noch. Auch noch so von der Qualität her. Udo Jürgens ist ja auch schon wieder tot. Ja, ja. Kurt Jürgens auch tot. Hans Albers auch tot. Heinz Rühmann tot. Definitiv. Soll ich weitermachen? Ach, nee. Apropos, Harald Juhnke. Ja, der tot. Soll, der soll einen Platz hier bekommen. Ja, das hat aber nicht geklappt. Sollte heute eröffnet werden. Ach so. Okay. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Sollte heute eröffnet werden? Ja. Stefan, weil 1. Heute, April. Nein, weil heute ist irgendwie ein Todestag von ihm, oder? Kann das sein? Irgendwie vor. Ist er am 1. April gefährdet? Ich weiß nicht. Ist er gestorben oder geboren? René legt das Handy aus der Hand. Du kommst sonst heute aus dem Recherchieren nicht mehr raus. Wir brauchen dich hier als Moderator. Ganz kurz, ich will wissen, wo der Harald Juhnke Platz hin sollte. Weil ich habe nämlich auch eine Meinung. Ich weiß nicht, wo. Ja, gleich neben der Pilsettenallee. Nee, am Kudamm. Am Kudamm irgendwo, ne? Am Kudamm? Kudamm? Irgendwo Kurfürstendamm. Meinst du Joe am Kudamm? Joes Bierhaus? Keine Ahnung. Nein, und ein bisschen später dann. Harald Juhnke Platz, den gibt es schon offiziell. Ja, ja, der sollte ja dann. Ulanstraße. Ulanstraße, ja, genau, sag ich doch da irgendwo. Ja. Und? Was und? Was ist mit 1. April und Harald Junke? Nee, es gibt keine Infos. 20.3. ist die letzte Info. Zu seinem 20. Apropos Todestag Info. Für den Platz am Kudamm. Ja, heute ist sein 20. Wir Todestag. Wir werden es im Auge behalten und euch mitteilen. 20. Apropos Todestag. Info. Ja. Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Richtig. Erstmal Kontaktmöglichkeiten. Ja, dann Schlafanzug anziehen, Zähne putzen. Ja. Zähne putzen, pullern und ab ins Bett. Ja. Kontaktmöglichkeiten? Sollen wir die einspielen jetzt? Wirklich? Ja. Ja, mach doch. Und dann kommen Witze. Dann kommen schon Witze? Dann. Was mit den ganzen anderen Themen? Wir haben Jibberling. Heute nicht. Pass auf, das Jibberling-Thema machen wir, wenn wir daraus nichts Großes machen wollen, machen wir nach der Pause. Mhm. Kurz das Jibberling-Thema, damit es von der Liste ist. Das sind zwei Sätze und dann sind wir damit durch. Okay, dann lese ich euch kurz mal die, also unbedingt dranbleiben. Die Kontaktmöglichkeiten vor. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, und dann sind wir zurück. Ja. Marc hat sich ausgewichen der Pause. Nee, hat er nicht. Wir sind immer noch in meinem Büro. Oder nicht. Sehr schön hier. Nicht wundern, wenn Marc jetzt ein bisschen schneller spricht. Har. Mein Profi-Tipp übrigens beim Einkaufen, mit der vollen Blase einkaufen gehen. Ist man schneller wieder raus. Ja. Und also, mit vollem Magen. Das ist der Standard-Tipp, aber noch schneller geht's mit voller Blase. Okay. Schnell und günstig, voller Magen, volle Blase. So ist es. Dann René, erzähl, du wolltest. Genau. Es gab für die das Thema mitbekommen haben, ein bisschen Aufklärung. Für die es nicht mitbekommen haben, neue Informationen. Und zwar ist im Februar 2025 ein Video viral gegangen, wo ein Handy mit einem Laptop sich ausgetauscht hat. An dem Handy war ein KI-Assistent, der im Auftrag eines Menschen ein Hotel buchen sollte. Und auf dem Laptop war ein KI-Assistent, der zu einem Hotel gehörte. Und das Gespräch lief dann so ab, ich möchte ein Hotelzimmer buchen, ich bin KI-Assistent. Dann sagst du, André, ja, ich bin auch ein KI-Assistent vom Hotel. Wollen wir uns nicht in Jibberling unterhalten? Was wohl eine eigene KI-Sprache ist. Und dann haben die beiden KI-Agenten für den Menschen nicht mehr wahrnehmbar miteinander kommuniziert über Piep und so wie Modemtöne nur in Hoch. Mhm. Und das ganze Internet, ich übertreibe mal, sagte, wir sind am Arsch. Die KI hat ihre eigene Sprache entwickelt und wird, ohne dass wir sie kontrollieren können, jetzt miteinander kommunizieren. Die hört gerade zu. Und die wird uns fertig machen. Mhm. Genau. Die Diskussion war also dann Thema KI-Autonomie, KI-Transparenz, KI-Kontrolle. Man kann nur entschärfend dazu sagen, das Ganze war gestaged. Das war tatsächlich die Aufgabe für Softwareentwickler war, schafft mal so ein Szenario, dass KI, wenn sie sich erkennt, in einer eigenen Sprache kommuniziert und diese Sprache ist Jibberling, also wahrscheinlich von Gibberisch, wie heißt das? Gibber? Was? Glibber. Nee, diese Sprache Gibberisch? Gibt's auch Gibberisch, ja. Das habe ich schon mal gesagt. Also es ist die Kombination aus Gibberisch und Link für Verbindung, Jibberling. Ah ja. Kombination aus was? Gibberisch. Diese Sprache, diese wirre Sprache, ist doch so wie Stöckchensprache oder sowas. Aha. Gibberisch ist doch so, oder? Keine Ahnung. Echt, weil du gerade so bejahend. Ja, ich habe also das schon mal gehört. Ich dachte, ja. Gibberisch ist zusammengesetzt ist so aus. Genuscheltes. Nee, ist so, eine ist so eine genuschelte Sprache oder so. Ja, okay. So eine Pseudo-Geheimsprache. Ja. Und ich nehme an, darauf basiert das. Auf Gibberisch, also Gibberling. Ja. Eine Sprache, so eine Nuschelsprache. Um Sachen zu verbinden. Für Maschinen, ja. Okay. Genau, die Aufgabe war halt gewesen, genau diese Situation hervorzurufen, dass KI-Agenten sie erkennen und dann auf eine in einer viel optimierteren Sprache miteinander kommunizieren. Das heißt, in diesem Video sieht man auch, dass auf dem Bildschirm kann man mitlesen, was die gerade in Gibberling miteinander austauschen. Also wir können uns alle wieder beruhigen. Die KI hat keine eigene Sprache entwickelt. Sie wird uns nicht dominieren. Und wenn das war alles nur gefaked. Das war mit Absicht gestaged, um so ein Szenario mal zu erschaffen. Ja. Genau. Okay. Genau. Das war ein Demonstrationsvideo. Also die Buchung war erfolgreich. Die Buchung war erfolgreich, genau. Und die Panik dahinter auch. Einmal okay. Frei. Ja, cool. Gut. Dann. Jetzt bleiben nur noch wir. Völlig KI-frei. Und Witze. und die lustigsten Witze der Welt. Ja, ich freue mich. Hier. Die lustigsten Witze der Welt habe ich leider nicht, aber ich habe wenigstens drei. Also ich kann schon mal spoilern, ich habe Chuck Norris. Oh, sehr gut. Ich habe Trump. Ja. Ah. Ich habe Pilzsammler. Pilzsammler, okay. Alles klar. Okay. Dann, was hast du so? Ich? Was hast du so? Ein Uso? Nein, ich habe mir aus den sozialen Medien, aus den sozialen Netzwerken, ja, das sind eher so. Ja, wie nennt man das eigentlich? So ein paar flache Sprüche. Jede Menge. Du siehst, der Zettel ist voll. Okay. Mal gucken. Das reicht alles für den nächsten. Wir lassen uns überraschen. Ich fange an. Marc fängt an. Runde 1. Das erste mit Hilfe von Viagra gezeugte Baby ist geboren worden. Es konnte bereits bei der Geburt stehen. Oh. Ja, so wie in meiner Richtung. Chuck Norris, der liest keine Bücher. Der starrt die so lange an, bis sie freiwillig erzählen, was sie zu sagen haben. Oh, das ist gut. Mann. Ich habe letztens ein Stück Käse gegessen und am nächsten Tag war schlechtes Wetter. Heißt der auch in so einem Song Ain't No Sunshine, when she's gone. Okay, wenn du so viele hast, kannst du gleich mal nachlegen, oder? Soll ich? Ja, sonst, ja. Sonst sind wir einfach okay. Bis Nummer 10 und ich kann nicht mehr mithalten. Ich mache seit ein paar Tagen einen Simpsons-Marathon. Aha. Drei Tage Bart. Knaller. Ja. Gut, das genügt mir. Ich mach weiter. Und zwei. Den letzten mache ich zum Schluss. Der ist Test. Den letzten mache ich zum Schluss. Ich wollte natürlich sagen, der Test ist besser. Das macht Sinn. Okay. Also, kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, Sie haben mir doch dieses Stärkungsmittel verschrieben. Ja, natürlich. Was ist denn damit? Ich bekomme die Flasche nicht auf. Ja, den finde ich richtig gut. Also Marc, da hast du endlich mal. Aber den. Der ist noch besser als der. Der ist jetzt der Hammer. Ich würde jetzt ein ruhiges Plätzchen suchen, ihr werdet euch gleich totlachen. Also, soeben hat der CNN berichtet, in einer Sondersendung, dass es zu einem tragischen Zwischenfall in Washington gekommen ist. Im Weißen Haus brach gegen 7 Uhr morgens aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus, das für die Vernichtung von Trumps Privatbibliothek sorgte. Alle beiden Bücher wurden restlos zerstört. Trump zeigt sich entsetzt über diesen Verlust, denn er hatte das zweite Buch noch gar nicht fertig ausgemalt. Oh. Okay. Ich wurde jetzt in meinem neuen Job gefeuert, nur weil ich die Kunden gefragt habe, Raucher oder Nichtraucher? Scheinbar fragt man in meinem Job ohne oder sag. Ohne oder was? Ohne oder was? Ja, okay, Stefan, hast du noch einen? Okay, pass auf. Ich habe neulich wieder mal einen Corona-Test gemacht. Das Ergebnis war 50, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber der IQ-Test war positiv. Sehr gut. Okay, das war positiv. Ja. Dann kommt jetzt mein absoluter Knaller. Runde 3. Treffen sich zwei Unternehmer, sagt der eine zum anderen, sag mal, warum sind deine Arbeiter eigentlich immer so pünktlich? Das ist ganz einfach. Ja. Da sind 30 Angestellte, aber wir haben nur 20 Parkplätze. Ja. Ein Klassiker. Gut, ein Pilzkenner veranstaltet ein üppiges Pilzmahl und mit seinen Freunden. Satt und zufrieden setzt er sich in seinen Sessel, nimmt sich sein Pilzbuch, blättert so ein bisschen rum und auf einmal ist er ganz bleich und da fragt einer seiner Kumpel, was ist denn los? Und er darauf, jetzt kann uns nur noch ein Druckfehler retten. Sehr cool. Was ist der Unterschied? Ui, ich krieg einen Anruf. Das ist aber schlecht. Er ruft jetzt an. Ja, es ist ein guter Freund, ein guter alter Freund, der es mich war ein fragt. Guter Freund, ein guter der Freund ruft während der Podcast-Folge nicht an. Er weiß das kann nicht, man sich dass mal es diesen Podcast gibt. Ja, dann wird es sein, dass er erfährt. Dann kann es auch kein guter Freund sein. Das stimmt allerdings auch. Ja. Okay. Weiter geht's. Was ist der Unterschied zwischen meinen Podcast-Kollegen und einem Stück Holz? Na, Holz arbeitet, ja. Einen habe ich noch. Ja, genau. Du glaubst doch nicht, Stefan, dass wir dir noch einen erlauben nach dieser Unverschämtheit. Ein Kumpel hat jetzt eine Vasektomie machen lassen. Eine was? Eine Vasektomie. Eine was? Schnipp, schnapp. Genau, Sterilisation. Ach so. Er meinte zu mir, als er dann nach Hause ging, da waren die Kinder immer noch da. Entführung. Ja. Aber gut, dass wir erklärt haben, was eine was? Vasektomie. Vasektomie ist. Weil ich bin offenbar der Einzige, der es noch nicht hat. Ich hab's auch nicht. Ich habe davon noch nie gehört. Nee? Nee. Okay. Nicht. Deswegen hast du ja auch die Großfamilie. Na stimmt, jetzt ja, vielleicht hätte ich davon früher erfahren sollen. Dr. Knickknack, ich habe keine anderen Hobbys, Bing Bang. Ein Schuss, ein Tor, also, nee, Dynamo. Marc ist dran, Bonusrunde. Ne, gibt keine Bonusrunde. Wie, gibt keine? Na gut, nein. Dann Stefan und ich jetzt. Okay, ja, Stefan. Marc, René, du. Ich. Bonusrunde. In der Bücherei. Entschuldigen Sie, haben Sie Bücher über die Diskriminierung von kleinen Menschen? Hm? Ja, oben links in der Ecke. Ja, da habe ich auch noch einen. Menschen, die andere wegen ihrer geringen Körpergröße mobben, haben keine anderen Hobbits. Ja. Also in der Bücherei. Sagen Sie, wo stehen eigentlich die Bücher zum Thema Paranoia? Direkt hinter Ihnen. Sehr gut. Okay, einen letzten noch. Da fällt mir auch noch einer ein. Da kommt jemand ins Buchgeschäft und sagt, ich hätte gern das Buch Die Unschuld. Du kannst jetzt hier gerade nicht. Dann ruft er nach hinten zu seiner Angestellten. Sagen Sie, haben Sie hinten noch die Unschuld? Dann ruft sie zurück nach vorne. Wenn Sie sie vorne nicht mehr haben, ich habe sie hinten schon lange nicht mehr. Eine Freundin meinte neulich zu mir, dass ich echt gut im Rumheulen bin. Ich sage, da haben sich die Jahre an der Akademie Mimi wirklich gelohnt. Ja. Ich habe noch einen Büchereiwitz. Büchereiwitz. Ja, kommt eine Frau in die Bibliothek und sagt, ich suche nach einem richtig spannenden Thriller mit so einer überraschenden Wendung. Und da sagt die Bibliothekarin, da kann ich Ihnen dieses Buch hier empfehlen. Mhm. Da erfährt man erst auf Seite 600, dass der Gärtner in Wirklichkeit der Mörder ist. Oh. Und dann hat sie erschlagen und dann kein Richter der Welt hätte sie verknackt. Genau. Wahrscheinlich nicht. Eieiei. Ja. Ei, ei. Ja. Haben wir noch zum Abschluss eine Weisheit eigentlich? Oh Gott, ey. Das René ist wieder nicht vorbereitet. Hat sein Buch nicht mit. Du hast doch hier die Zettel. Ja, hier, Zettel da liegen Zettel, René. Greif mal kurz spontan rein. Warte, und mal rein. Ja, du welche, ich welche. Alles klar. Stefan ist nämlich, die Firma hat es hier mit Motivation ganz toll. Das ist mein Motivationskalender. Natürlich bleiben wir Freunde. Du weißt zu viel. Ja, das ist ein guter Spruch. Der ist wirklich sehr gut, ja. Oh, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht zugehört. Natürlich bleiben wir Freunde. Du weißt zu viel. Aha, okay, okay. Hast du einen gefunden? Lieber Gehirnlobbing als Gehirnwäsche. Na gut, der ist jetzt nicht so gut gewesen. Hast du noch einen? Nein. Dann, du hast doch da einen ganzen Haufen. Ja, da ist nichts drin. Dabei. Tut mir leid, wenn ich zu weit gegangen bin, aber ich glaube, ich brauche viel Auslauf. Ja, gut, auch gut. Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten. Oder? So ist es. Das könnte von hier oder dem anderen sein. Den Montag blöd zu finden, ist was für Anfänger. Profis hassen die ganze Woche. Ja, ich merke schon. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben unsere erste April-Folge hinter uns gebracht. Und genau. Stefan, du hast ja was an der Nase. Was? Da, hör. April. Mensch, da bin ich doch glatt drauf reingefallen, ich Idiot. Mann. Okay, weil es in dem Tenor vermutlich jetzt hier weitergehen würde, wünsche ich euch da draußen noch eine schöne Restwoche. Genau, habt euch wohl, schöne zwei Wochen. Wir hören uns. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. So, jetzt läuft's. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Ich fange nochmal an. Mach das. Brülle René an, er möchte endlich mit der Videoaufzeichnung aufhören und dann können wir auch schon loslegen. Ich bin so aufgeregt, wenn die Leute zu gucken. Ja, wir fangen an. Ach, auch das noch. Dark. Hab ich auf der Uhr. Ja, Wahnsinn. Ja. Du auch. Ja, fast gleichzeitig die Aufnahme. Dann beenden wir die Aufnahme, dann kannst du mal auf den Stopp. Drei. Da ist er, drück mal rauf. Nein, auf den Stopp-Taste. Stopp.